Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Schönen guten Tag und willkommen zur Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Wir machen gleich mal los mit dem organisatorischen Kram. Wir haben hier ein Protokoll zu verabschieden von letzter Woche samt Aufnahme. Gibt's da? Achso, ja, wir haben uns geeinigt, dass ich Versammlungsleitung mache, also so als fürs Protokoll quasi. Ja, gibt's Einwände zum Protokoll der letzten Sitzung und der Aufnahme? Scheint nicht so zu sein. Wer überträgt das Protokoll heute ins Wiki? Ja, zusammen wieder. Na, nicht Protokoll schreiben, sondern ins Wiki übertragen. Ach, Entschuldigung, ja, klar. Mach ich. Rolf, super, danke. Möchte jemand was zu unseren offenen Aufgaben und Projekten sagen? Nur einen Satz. Ich habe an ein paar Stellen geschrieben, dass es Aufgaben gibt, die quasi nicht momentan weiter betreut werden. Und dass es deswegen gut wäre, wenn Leute meinen, da sollte sich was bewegen, sich einzutragen und quasi hier die Verantwortung für Punkte zu übernehmen. Ja. So, ja, Protokoll führen tun wir alle. Dann haben wir hier ein paar Pünktchen zu vergeben für die Tagesordnung. Es sind ein paar, deswegen dürft ihr das heute mal tun. Wie immer maximal 3 Punkte. Ihr dürft die aufteilen, splitten, wie ihr wollt, aber maximal 3. Bitteschön. Ich hätte eine Anmerkung. Bei dem Artikel von Piratus geht es um das Gleiche wie am Ende, also diese Presseerklärung zum OMT-Programm. Wollen wir daraus einen Tagesordnungspunkt machen? Also ich glaube, man kann das voneinander getrennt durchaus auch diskutieren, weil beim einen geht es um den Artikel und bei anderen, glaube ich, allgemein um ja, das Thema. Also wenn wir das Thema vielleicht allgemein erst machen und dann auf den Artikel kommen, wäre vielleicht günstig. Jo. Ja, mach noch ein paar Pünktchen, sonst... So, nicht mehr lange Zeit, geht gleich los hier, 3, 2, 1. Dann fangen wir nämlich schon mal an mit Sozialsystem 3.0, bitte. Jo, ich habe mal aus verschiedenen Ideen, die bereits diskutiert werden, eine Übersicht gebastelt, wie man bestimmte Ideen miteinander verschränken könnte, um möglichst viel Positives aus den einzelnen Programmen und auch aus dem Zusammenwirken zu erstellen, um einfach mal zu schauen, wie schaffen wir es, möglichst viel Kaufkraft dorthin zu bringen, wo sie momentan nicht landet. Das Ganze habe ich Sozialsystem 3.0 gehandelt. Das beinhaltet ein BGE und ein paar andere Konzepte und entsprechende Mechanismen, die man auch so verschieben kann, dass man das sehr dynamisch gestalten kann und da auch Veränderungen in der Lohnstruktur durchaus antizipierend und auch währenddessen begleitend eingreifen kann, sodass das tatsächlich im Sinne der Großteil der Bevölkerung ist. Ich habe das in eine Prezi reingepackt. Das heißt, wenn ihr da mal draufklickt auf den Link, dann könnt ihr da durchsteuern. Es sind insgesamt 10 Slides, wo man da ein bisschen rumspringt. Und die Kernkonzepte sind ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ich sehr niedrig veranlagt habe mit dem, was momentan im Rahmen des Bundesetats für Soziales und Arbeit zur Verfügung steht. Und habe darauf aufbauend ein bürgerschaftliches Engagement mit staatlichen Rahmenbedingungen gebaut, die Einkommensversicherung, der Ideengeber war Schulem, der auch noch einen weiteren Idee reingebracht hat, nämlich die Arbeitgeberanteile bis 1200 voll als Lohn mit auszubezahlen. Kommen wir später drauf, das ist eine Idee von Borchert, diesem Verfassungsrichter, obersten Sozialrichter. Und ja, dann würde ich quasi mal die Präsentation kurz durchgehen, wenn ihr auf das zweite Slide klickt. Genau, dann seht ihr im Prinzip, dass ich das Ganze auf ein neues Steuersystem grundsätzlich basiere. Und zwar sage ich... Kurze Unterbrechung vielleicht? Ja. Wollen wir das jetzt alles im Detail diskutieren oder möchtest du dazu extra einladen oder möchtest du uns das nur kurz vorstellen? Wie hattest du das jetzt gedacht? Also ich hatte mir das jetzt vorgestellt, in hoffentlich 10 Minuten kurz abzureißen. Michael, sorry, ich habe Probleme, ich komme vom Chat nicht rüber. Kannst du mir das per Mailinglist schicken, den Link? Ja. Wäre schön. Kann ich, mache ich aber dann im Nachgang. Sagt ihr, wie ich es machen soll. Ansonsten kann ich es auch gerne später unter Sonstiges machen. Mach's dann, wenn es dir passt. Denk nur dran, also ja, wenn du mich drin brauchst, dass ich über das Chat nicht kann. Ne, ich komme nicht über das Chat, ich kann. Okay, danke. Alter. Ja, sag's anders dazu, wollt ihr euch das jetzt anhören? Also ich habe es mir schon angeguckt, ich habe es nicht verstanden. Insofern kann er ruhig von mir aus was dazu sagen. Gibt's Gegenrede? Ja, wir haben den Dirk als Gast und der ist wahrscheinlich deswegen da, weil er gerne mal reingehört hätte, was wegen dem Artikel, der ja zum Bundesverfassungsgericht, also zu dieser Erklärung vom Bundesverfassungsgericht auf dem Blog erscheinen soll, der Piratenpartei. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit er hat, ob wir das vorziehen sollten. Nee, sagt mir einfach nur, wann es ist. Ich habe 9000 Sachen zu tun, gar kein Problem. So, denn wenn niemand was dagegen hat, dann macht AMT jetzt weiter. Genau, also ich sage im Prinzip, es gibt keine Differenzierung mehr in Erbschaft, in Einkommen jeglicher Art, in Kapitaleinkommen, in Arbeitseinkommen, sondern es gibt nur Einkommen, das heißt keinerlei Differenzierung. Alles wird mit einer normalen Einkommensteuer belagert und wir haben diese ganzen Sonderregelungen damit in die Tonne getreten. Also es ist ein neues Aufbau des Grundsystems, worauf dann die anderen Systeme aufbauen. Abschreibungen und so weiter existieren nach wie vor auch im neuen System. Das Ganze baut darauf auf, dass die Einkommensteuer, so wie sie damals unter Kohl war, eine starke Progression hat, mit einem vollständig übertragbaren kumulativen Freibetrag. Das heißt, wenn jemand seinen Freibetrag in einem Jahr nicht nutzt, dass er das dann im nächsten Jahr nachholen kann. Es gibt nur eine Steuerklasse mit einer kleinen Modifikation. Das Einkommen, das eine Familie hat, wird durch die Anzahl der damit versorgten Leute geteilt. Richtig, das ist eine AG Steuerpolitik, das ist nur notwendig, um das Gesamtkonzept zu verstehen. Dass es nicht darauf auf den ganzen Sonderregelungen basiert. Und das drunter ist nur ein ungefährer schematischer Vorschlag, damit man das Konzept, so wie es jetzt momentan steht, verstehen kann. Also das, was drunter steht, ist noch nichts Ausgearbeitetes, das ist jetzt bloß mal ein Rohentwurf. Ist das soweit okay? Dann würde ich nämlich zum dritten Slide gehen. Genau. Das, was Arne auch öfters mal haben wollte, und zwar eine Verwirklichung vom Recht auf Arbeit zu menschenwürdigen Löhnen und zu menschenwürdigen Bedingungen, habe ich mir auch gedacht, könnte man in das Konzept gut reinpacken. Das ist quasi die Prämisse, von der auch Schulem gestartet ist bei der Idee seiner Einkommensversicherung. Und mein konkreter Vorschlag dazu wäre quasi, wir garantieren eine Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche zu einer Entlohnung von 12 Euro und schaffen damit eine Untergrenze zu dem, was Leute dann freiwillig an Arbeit annehmen. Wenn jemand weniger Geld akzeptiert, dann muss die Arbeit natürlich entsprechend wichtiger sein, entweder für ihn persönlich oder sonst. Und damit könnte quasi der Staat relativ gut markträumen, diese ganze Billiglohngeschichte aus der Welt schaffen. Warum nur für 20 Stunden? Ganz einfach, A, um die Ausgaben des Staates an der Stelle zu begrenzen und um gleichzeitig eine relativ hohe Eintrittsschwelle zu legen, dass quasi diese ganze Ausbeutung durch Zeit- und Leiharbeit entsprechend ausgehebelt wird. Denn wenn man für 20 Stunden für 12 Euro kriegt, BGE und so weiter kommt auch noch dazu, komme ich gleich dazu. Du, kann ich kurz was fragen? Ja. Wie ist das zu verstehen? Der Staat bezahlt die 12 Euro oder wer bezahlt die 12 Euro und für welche Tätigkeit? Das müsste man noch genauer definieren. Ich habe es jetzt in dem System erst einmal dem Staat zugewiesen, aber das kann bürgerschaftlich organisiert sein, öffentlich-rechtlich, sodass der Staat dann eine reine Geldgeberfunktion hat. Also das möchte ich nicht mit, also das soll kein Arbeitszwang darstellen, wenn du das meinst. Nee, mir geht es nur darum, welche Tätigkeiten damit finanziert werden sollen. So, das war eine Frage. Aber möglichst welche, die nicht die Lohnstruktur in anderen Bereichen, im Sozialbereich oder sonst wie, unter Druck setzen. Also möglichst, Schulem hat es nicht marktfähige Jobs genannt. Erklärt's das? Okay, dann bekomme ich also 12 Euro auf die Stunde, wenn ich hier nicht mal die Straße kehre, sondern wenn ich hier, weil Straße kehren, das macht der städtische Dienst, das sind ja normale Jobs. Genau, die will ich damit nicht ersetzen. Wenn ich dann in der, ja, also ich wüsste da jetzt erstmal keinen Job. Da müsste ich länger drauf eingehen, das wären quasi Übungsfirmen und solche Geschichten, aber das ist ein Konzept, das noch in der Arbeit irgendwie ist, deswegen würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen. Jo. Genau, dann das BGE-Modell kennt ihr vielleicht, das ist, wir streichen die gesamten Hartz-IV-Ausgaben, die Verwaltungskosten, feuern alle Leute, die da in irgendeiner Form davon profitieren, in dem System mit drin sind, schmeißen das alles in einen Topf rein, also alle Sozialabgaben, und verteilen die gleichmäßig auf alle Leute. Dann kommt beim jetzigen Bundesetat sowas von 400 Euro pro Monat pro Person raus. Hat sich an den Zahlen irgendwas geändert? Weiß da jemand was dazu? Ich habe ungefähr 400 Euro drin. Ist ja die Rente mit dabei? 400 Euro pro Person pro Ding. Da ist mit der Rente noch gar nichts passiert. Ja, ob so mit drin ist in den Sozialausgaben, die du als Grundlage nimmst, das ist, glaube ich, die Frage. Ich weiß nicht, das kommt drauf an, wie die Sozialpiraten das berechnet haben. Das habe ich nicht genau recherchiert. Okay. Das ist eher erstmal Proof of Concept, ob die Verschränkung von den Vorschlägen eine sinnvolle Geschichte ist, ob man das so aufbauen kann und ob das allgemein ein positives Echo kriegt. Der Hauptteil ist die Einkommensversicherung, und da geht es darum, dass man sich ja Arbeitenlebensstandard quasi versichert. Denn Arbeit zu versichern ist absoluter Schwachsinn. Arbeit wurde absichtlich zu einem Vermögenswert geschaffen, um irgendwie die Leute besser ausbeuten zu können, und das hat ja herrlich funktioniert. Insofern, keiner braucht Arbeit, Leute brauchen Einkommen. Und deswegen sollte man sein Einkommen versichern können. Natürlich mit einer logischen Obergrenze, weil sonst zig Millionen Einkommen zu versichern, halte ich jetzt nicht für sinnvoll, aber das mit einer oberen Maximalgrenze sinnvoll zu machen, als verpflichtende Versicherung, könnte ich mir sehr sinnvoll vorstellen. Ist auch ein großer Vorteil für Selbstständige, die ebenfalls in dieses System dann reingehen müssen an der Stelle, die dann ebenfalls abgesichert werden nach unten. Sowohl für Erfolgreiche als auch für weniger Erfolgreiche wäre das eine ganz gute Geschichte. Ein konkretes Beispiel für eine Obergrenze habe ich jetzt mal bei 4.000 festgelegt, und ich habe das etwas modifiziert, denn Schulim wollte das als Schulims reine Idee war, ursprünglich zu sagen, jeder zahlt dort ein, und solange der Mensch eine Arbeit hat, auch wenn sie deutlich schlechter bezahlt ist, zahlt die Versicherung einen Prozentsatz der Differenz zwischen dem hohen und dem dann späteren niedrigeren Einkommen. Damit wird quasi so dieser Absturz ins Bodenlose abgefedert, und zwar deutlich abgefedert. Irgendwas zwischen 30% und 70% ist der Vorschlag. Zum Rechnen wäre 50% vielleicht gar keine schlechte Idee erstmal. Und das Ganze wird so lange bezahlt, wie ein höheres Einkommen, hohes Einkommen erzielt wurde. Ist das Konzept endlich? Ich verstehe nicht, wie sich das tragen soll, ehrlich gesagt. Wenn du das unendlich lange finanzieren, wenn ich 10 Jahre gearbeitet habe, kriege ich dann 10 Jahre lang 50%. Der Differenz zwischen dem alten Einkommen und dem neuen. Wie will man das Einkommen bei Selbstständigen denn berechnen? Ich meine, da kann man die Sachen in Rücklagen oder ja, je nachdem. Also ich kann eine GmbH aufbauen und mir einen beliebigen Lohn ausschütten. Ja, mit der GmbH kann ich ins Minus gehen. Die können mich verpflichten, mir einen Lohn auszuschütten, der höher ist als die Gewinne, die die GmbH erwirtschaftet, oder ich kann das andersrum missbrauchen. Ich weiß nicht, da gibt es so viel Gestaltungsspielraum, das funktioniert bei Selbstständigen überhaupt nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es funktionieren kann. Und das andere, was ich da als Problem damit sehe, ist, also gerade bei Selbstständigen, ich bin selbstständig, wir investieren ja alles in die Firma, in das Unternehmen. Da bleibt einfach kein Geld für alle möglichen Versicherungen. Die eigentliche Versicherung ist das Kapital, das im Unternehmen steckt. Und wenn für Rentenversicherung und alles Geld abgezogen wird, dann ist es wirklich sehr schwierig, ein Unternehmen aufzubauen. Also der Liquiditätsverlust, der ist für viele Unternehmen heute schon ein Problem. Wie hoch ist denn die Arbeitslosenversicherung prozentual am Einkommen? 6, irgendwas oder so? Die Hälfte Arbeitgeber. Okay, ich habe zwei Sachen, die das für Selbstständige etwas einfacher gestaltet, die Teil des Konzepts sind. Und allerdings ist es eine deutliche Erhöhung auf, ich habe es jetzt mal mit 15% angesetzt, also wenn es 6,5 sind, wie du sagst, dann wäre der Anteil 15%, wobei sie davon, insbesondere wenn sie noch zu investieren haben, deutlich mehr erstmal aus dem System rauskriegen würden, aber dazu komme ich gleich. Das sind diese 20%, die da unten stehen. Wenn wir beim nächsten mal so schauen, wir haben erstmal das BGE, das an alle ausgezahlt wird in Höhe von 400 Euro. Auch an Rentner halt, an alle Leute, die in Deutschland wohnen und hier ihr versicherungspflichtig gearbeitet haben. Dann hast du darauf aufbauend dieses garantierte Mindestarbeitseinkommen, das quasi organisiert, das vom Staat bezahlt wird für alle die jetzt als arbeitslos gelten und dann arbeitslos werden in diesen Übungsfirmen. Dann kommt ab einem Einkommen insgesamt von 900 pro Monat pro Person besteht die Beitragspflicht in die Einkommensversicherung. Es besteht auch ein insbesondere Verlangen der Leute, da reinzukommen, denn die Beiträge sind bei 15% am Anfang deutlich niedriger als das, was sie rauskriegen. Was sie rauskriegen, oh Gott, meine Stimme macht gerade überhaupt nicht mit. Könnt ihr mich halbwegs verstehen? Ja. Aber ein Tipp zur Güte, damit es deiner Stimme besser geht, fass dich kurz. Gut. Wenn ihr schaut, da seht ihr das Bruttonationaleinkommen pro Kopf in Deutschland, darunter gerechnet Durchschnittseinkommen 2800 Euro ungefähr, habe ich als Basis für die Berechnung genommen. 15% davon sind 420 Euro. Das bedeutet 20% davon 84 Euro pro Person. 20%, die dort eingezahlt werden, werden im untergrenzigen, in diesem Verfahren ausgeschüttet. Das heißt, die unteren 50%. Moment, du hast jetzt das Durchschnittshaushaltseinkommen, aber den Betrag pro Person gerechnet? Ja, das ist das Bruttonationaleinkommen geteilt durch die Anzahl der Leute. Okay, gut. Ich habe alles pro Person gemacht und pro Monat, damit man es nachvollziehen kann. Einheitliche Berechnungsgrundlage. Ich hoffe, das passt so. Falls Fehler auftreten, bitte jederzeit sagen, das ist jetzt ein Rohentwurf. Es wird einfach also so ausgeschüttet, dass die unteren 50%, also die am 50% am wenigsten Einkommen erzielen, bekommen 20% von dem eingenommenen Geld aus der Einkommensversicherung ausbezahlt. Das schafft quasi die von Erhard formulierte breit gestreute Massenkaufkraft, beziehungsweise fördert diese. Dann kommt dazu, die 80%, die da sind, sind dazu da, im Umlageverfahren dieses Differenzeinkommen zu finanzieren, falls jemand von einem höheren Einkommen auf ein niedrigeres Einkommen fällt. Da stehen pro Person pro Monat 336 Euro noch zur Verfügung. Das heißt, die Kapitaldeckung sollte relativ stark sein und sollte durchaus in der Lage sein, das zu finanzieren. Das kommt jetzt natürlich auf die, wenn man das mit dem Rentenkonzept verknüpfen möchte und die Längerlebigkeit mit einberechnet, dann wird es natürlich auch an der Stelle mit einer zeitlichen Verzögerung kritisch. Aber so weit ausgearbeitet habe ich das Konzept noch nicht. Ich muss nochmal stören. Wenn mehr als 20% auf dem Einkommen von Null sind, also wo willst du die Grenze machen? Die Voraussetzung ist, dass um von der Einkommensversicherung etwas rauszubekommen, musst du einer Arbeit nachgehen. Das heißt also quasi diese die Maximaldifferenz ist von deinem alten Einkommen zu dem Einkommen von BGE plus diese 960 für die 20 Stunden pro Woche. Ist das verständlich? Ja, ich denke, ja. Erstmal, also ich, ich bin noch nicht aufnahmebereit genug heute, da um das alles genau nachvollziehen zu können. Ich denke, ich bin grundsätzlich im Thema, aber heute ist kein guter Tag. Ja, das ist bei meiner Stimme relativ ähnlich. Ich habe dann noch eine. Ich habe dann noch ein Konzept mit rein, quasi wie man den Ausgleich schaffen soll für Leute, die nicht in diese Übungsjobs reingehen, um trotzdem sicherzustellen, dass deren Grundsicherung auch auf mindestens 900 Euro Einkommen pro Monat dann landet. Und das ist quasi dieses rechte Modell. Damit wir tatsächlich den gesamten Arbeitszwang aus dem System auch für die 20 Euro rausnehmen. Das ist bis jetzt bloß eine Idee. Oben rechts seht ihr das. Wie gesagt, gerne Kritik, gerne detailliert. Die Idee ist, darüber sicherzustellen, dass quasi das Mindesteinkommen pro Person bei 900 Euro pro Monat liegt. Der Vorteil der Einkommensdifferenzversicherung ist quasi, dass die... Moment. Dass sie quasi diesen Mindestbetrag, diese 20% für die 12 Monate bekommen, zusätzlich noch zum Lohn drauf bekommen. Das heißt, das sind diese 164 Euro pro Monat. Und natürlich kann man das System noch deutlich sozialer gestalten, indem wir sagen, ja, wir können auch die Verbrauchssteuern erhöhen, also Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, und davon die Erhöhung, die wir machen, aufs BGE aufschlagen. Man könnte die Ausnahmen für verschiedene Besteuerungen raushauen und auch von den neuen Besteuerungen dann einen Teil ins BGE reinhauen. Und da gibt es noch ein paar weitere Ideen, die ich jetzt da mal reingehauen habe, aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz spruchreif, das ist bloß quasi so eine Konzeptvorstellung erstmal. Jo, wir sind erstmal durch, oder? Jo. Gibt's Fragen? Ich hätte eine grundsätzliche Anmerkung. Also mir käme das sehr gelegen, wenn solche Konzepte, wenn sie neu vorgestellt werden, zunächst mal irgendwie über eine Mailingliste bekannt gegeben werden, so dass jeder Zeit hat, sich das in Ruhe mal anzusehen, und dass man das dann erst hier auf die Mammel-Tagesordnung setzt. Also ich fühle mich völlig überfordert, da jetzt drauf einzusteigen. Was haltet ihr denn davon? Ja, ich schließe mich dem weitgehend an, wo ich noch ergänzen möchte. Das ist ein Grenzthema, oder? Eher zu Steuern, Steuerpolitik. Natürlich hat es auch eine Gesamtkonzeption, beinhaltet es. Ja, wie seht ihr das? Ja, ich bin der Meinung, dass wir diese Grenzthemen, also die finanzpolitischen Themen hier in der AG langsam mal mit aufnehmen sollten, weil es die AG Steuerpolitik praktisch fast nicht gibt. Irgendwo müssen die Themen ja behandelt werden. Ich sehe das auch als Finanzpolitik, also eigentlich gar nicht falsch hier, aber ich gebe Rolf recht, man sollte vielleicht, bevor man das hier in der Mittwochssitzung macht, mal irgendwie bekannt geben, dass sowas diskutiert wird, und irgendwie in einer kleineren Runde erstmal was machen. Sonntag war die kleinere Runde, und nächsten Sonntag kann man da bestimmt weitermachen. Das heißt also, wie viele Leute waren in der kleinen Runde? Drei. Jo, also ich kann jetzt so mit dem Konzept auch nicht so besonders viel anfangen, kann da jetzt auch die Unterschiede nicht so ganz rauslesen, so an den einzelnen Vorschlägen, die aus anderen Vorschlägen zusammengekommen sind, wie das denn wirkt, keine Ahnung. Vielleicht hilft es, wenn man es verschriftlicht oder so oder anders irgendwie darstellt, keine Ahnung. Aber so kann ich damit jetzt leider auch nicht so viel anfangen. Kann man das nicht irgendwie einfacher darstellen, vielleicht in Blöcken oder? Ja, sowas hätte ich auch gedacht. Ich werde mich bemühen, das nochmal zu verschriftlichen und brauchbarer rüberzubringen, dann hoffentlich auch mit Stimme und ohne, dass ich vorher noch eine vierstündige Konferenz von der Eigentümerversammlung habe. Jo, kein Ding. Möchte sonst noch jemand was zu dem Thema jetzt sagen oder AMT noch irgendwas? Geht's da weiter? Wie willst du es weitermachen? Fällst du es nochmal zusammen oder? Ja, also ich habe, wie gesagt, es war jetzt quasi eine Idee, in einer feingliedrigen Ausarbeitung von Julims Grundvorschlag und Grundidee und das eben in ein BGE-Modell zusammenzuhauen und einfach mal kurz als Information hier vorzustellen, um dann zu fragen, ist das Konzept grundsätzlich sinnvoll, aber ich verstehe natürlich, dass man da erstmal ein bisschen tiefer einsteigen muss, und deswegen würde ich ein Kaminzimmergespräch dazu in nächster Zeit machen wollen. Ja, halte ich für eine gute Idee. Um Schachtschneider oder der AfD sogar in die Hände gespielt. Luca hat einen großen Artikel in der FAZ gestern veröffentlicht. Und ja, eigentlich ist seit Mittwoch unheimlich viel los draußen in der Wirtschaftspresse und auch darüber hinaus. Und es gibt keine einheitliche Interpretation und Analyse dieses Vorgangs. Und heute ist die erste Sitzung nach dem 7. Februar, und deswegen habe ich es heute auf die Tagesordnung gebracht. Ich habe ja gestern schon eine Mail mit wichtigen Artikeln zusammengestellt gehabt. Da war auch die Presseerklärung des Bundesverfassungsgerichts, konnte also jeder schon mal lesen. Ich habe jetzt nochmal ins Pad weitere drei dazu geschrieben, also Links dazugegeben, die jetzt dazugekommen sind. Einmal von Münchow, einmal von Augstein und einmal von Kühnletz. Und damit sind es jetzt ungefähr 10 Also ich weiß nicht, wer sich darauf jetzt so vorbereitet hat, dass man hier den Versuch wagen kann, eine Interpretation oder eine Analyse von der AG hier vornehmen zu können. Ja, Wortmeldung bitte. Hat jemand das Urteil gelesen? Ja, also wie gesagt, ist ja kein Urteil in dem Sinn. Die Presseerklärung kann ich ja nochmal reinposten, aber die ist natürlich jetzt ziemlich lang und es wäre jetzt also schwierig für alle, die jetzt hier noch zu lesen. Naja, also die Frage ist halt, wer kennt das wirklich im Detail und wer hat sich nur über Sekundärquellen darüber informiert? Also für mich hat sie einfach nur das Offensichtliche getan oder gesagt, nämlich dass es so ist, dass es nicht mit den Verträgen vereinbar ist und damit hat sie es dann auch schon. Warum sie es jetzt ans EuGH übergeben hat, ja gut, keine Ahnung. Kann man jetzt wirklich nur spekulieren, ob sie da den irgendwie Druck machen möchte und da irgendwie damit spekuliert, dass sie irgendwie ihm zum Teil wenigstens Recht geben oder ob sie den harten Max spielen könnten, wenn das EuGH ganz anders entscheidet, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich denke, dass Recht auch ziemlich dehnbar ist und man jetzt auch mal abwarten muss, wie die EZB entscheidet. Alles andere ist einfach Spekulation. Ich denke, da müssen wir einfach mal abwarten. EuGH. EuGH, ja. Wenn jetzt gerade die AfD auf diesen Zug aufspringt, dann sollten wir das auf keinen Fall unkommentiert lassen, weil diese, also wenn wir halt gar nichts dazu sagen, nur wenn wir so auch, wir warten mal auf den EuGH und dann mal gucken, was dann passiert, fände ich das irgendwie auch eine suboptimale Lösung. Ist definitiv. Ich warne nur davor, scharf zu schießen, jetzt wieder gegen Henkel oder Lucke, nur aufgrund irgendeinem, was weiß ich, einer Ankündigung, wo ein vielleicht 9 oder bis 12 Monaten erst zum Urteil kommt und wir wollen uns da kurzfristig hier irgendwie festlegen, weil es uns ja irgendwie wahlkampftechnisch hier beflügeln könnte. Ja, wir könnten aber zum Beispiel warnen, dass das eine solche Situation hier zum Beispiel rechtspopulistischen Agitatoren irgendwie in die Hände arbeiten könnte. Ja, interessant war, dass Schachtschneider und Fratscher, die total in unterschiedlichen Lagern sind, zu der gemeinsamen Überzeugung gekommen sind, das OMT-Programm wäre durch diese Entscheidung tot. Das ist schon mal eine dieser Überraschungen, die man draußen wahrnehmen kann im Augenblick. Auf der anderen Seite wird dann sofort argumentiert, wird erstmal argumentiert von anderer Seite, naja, jetzt könnte die EZB einfach diese Staatsanleihekäufe nicht selektiv machen, das ist einer der 4 Punkte in der Erklärung des Gerichtes, sondern dass man jetzt alle Staatsanleihen von allen Ländern, also nicht mehr selektiv, sondern generell über die gesamte Währungsunion kauft, was einem Quantitative Easing praktisch entsprechen würde. Vorher war es, wie gesagt, selektiv eingesetzt in Kopplung auf Auflagen mit dem ESM. Dass sich so, dass die EZB da herauswinden könnte und dann eigentlich noch eine der deutschen Orthodoxie mehr widerstrebende Entwicklung einsetzen könnte, als jetzt diese jetzt stoppen wollte eigentlich mit dem OMT-Programm. Also diese Interpretationen gehen einfach total weit auseinander, je nachdem, welchen Blickwinkel und welche Interessen man auch anlegt. Dann muss man trennen die rechtliche, rein rechtliche Betrachtungsweise. Da ist natürlich sehr viel dran, dass das Bundesverfassungsgericht hier wirklich feststellen muss, so wie die Währungsunion konzipiert ist vom Maastricht-Vertrag, dass da 123, wenn man sagt, direkte Staatsfinanzierung hier in einem Grenzbereich festgestellt werden kann, wenn man sagt, das ist keine reine Währungspolitik mehr, sondern es ist schon Wirtschafts- in Klammer Fiskalpolitik. Bloß hat abweichende Voten der Richter gegeben, die gesagt haben, das ist gar nicht möglich, dass ein Gericht die Unterscheidung vornehmen kann. Also es sind hier so viele Dinge, die man debattieren und reflektieren könnte, bloß man muss ziemlich tief in das Thema hineingegangen sein schon. Wollte euch nur einladen, das auch zu tun, weil wir sind jetzt nicht die Allerschnellsten, das ist ja auch irgendwie okay, das erwartet glaube ich auch niemand, aber eine fundierte und vor allem für Nichtfachleute irgendwie nachvollziehbare Schneise in diesen Verhau würde uns sicherlich schmücken. Da hat, glaube ich, der Piratus echt angefangen damit und das ist richtig, richtig gut. Und wenn man den an dieser bewussten Stelle noch ein bisschen aufbohrt und genau diese Zusammenhänge da noch einbringt, dann kann das doch richtig gut werden. Ja, aber genau da fängt mein Problem an, dass ich einfach die Konzeption, die er da anlegt und dann, wie er dann zum Schluss zwischen Zeilen 93 und 97 zu welchen Schlussfolgerungen er da kommt, nicht folgen kann einfach. Das ist doch da, du kannst doch direkt mit ihm reden. Ja, wir hatten die Themen, die Tops getrennt. Also wir haben Top 2, eine reine Analyse jetzt aufgerufen und erst der Top 3 ist das, ist der Artikel von Piratus. Das bloß mal für dich als Verständnis. Ach so, Entschuldigung. Aber wir reden jetzt schon über diesen Artikel und deswegen, dann rede doch erst über den Punkt fertig und dann rede ich erst, wenn es um diesen Artikel geht. Ich befürchte, dass die meisten nicht in der Lage sind, obwohl ich gestern schon, wie gesagt, das rumgesendet habe, dass sie sich ausreichend damit beschäftigt haben. Oder ist das nicht der Fall? Warte mal, Ja, ansonsten, wenn keiner was dazu sagen will, dann reden wir gleich über den Artikel von Piratus. Wie ist das gleich? Ja, ich meine, ist halt die Frage, ja. Ich meine, okay, wir sind ein politischer Akteur. Wie positioniert man sich? Ja, wir hatten 2012 hatten wir da mal eine Position gefasst, die man meines Erachtens diesen Fehler man nicht mehr begehen sollte. Ich denke, wir sind im langen Prozess weiter und das kann dann in der Konsequenz eigentlich nur bedeuten, dass man sich hinter das OMT-Programm stellt und eben dann, wenn der EuGH das für nicht rechtlich zulässig erklärt, dass man dann eben eine Vertragsänderung anstrebt. Alles andere wäre hirnrissig und ich denke, auf das wird es dann gegebenenfalls auch hinauslaufen. Wir haben doch gar keinen Anlass, uns jetzt hier an dieser Stelle großartig zu positionieren. Wir sind doch die Erklärbär-Partei und da passiert jetzt irgendetwas Kompliziertes und dieses Komplizierte entsteht auch dadurch, dass die EU-Verträge an irgendeiner Stelle ein bisschen unpräzise sind und dass wir keine Verfassung haben und wir können doch sofort auf diese Grundwerte-Schiene gehen und brauchen doch den konkreten Fall nicht in, also dazu braucht man nicht wirklich Position zu beziehen. Das reicht doch dann wirklich, wenn der EuGH tatsächlich was sagt. Aber ich finde genau diesen Punkt, dass da jetzt was passiert, in einem luftleeren Raum an Rechtsprechung, wenn das allgemeine herrschende Meinung hier ist, dann finde ich das ein sehr wichtiger Punkt und auf den kann man in der leicht fasslichen Sprache auch mal hinweisen. Das ist doch gut. Ja, auf den hat Augstein hingewiesen. Er ist froh, dass es jetzt, nachdem es politisch nicht debattiert wird, sondern also da ein Schweigen ist. Die Regierung hat sich hat Draghi letztes Jahr signalisiert oder im Sommer 2012, ja mach mal, aber es war nie eine politische Debatte. Und jetzt ist es über ein Gericht, kommt es jetzt von dem deutschen Verfassungsgericht zum Europäischen Gerichtshof und wird jetzt auf einer juristischen Ebene zumindest mal debattiert. Das tut Augstein absolut positiv sehen. Ne? Ah, ich glaube, ich muss euch einen Kontext geben. So ein Artikel auf der Webseite, der wird nicht unbedingt von Leuten gelesen, die normalerweise irgendwie Augstein lesen oder irgendwo in der Zeit oder so. Wir haben, also nach der Wahrnehmung, die ich im Moment habe, das kann durchaus auch im Detail noch anders sein oder sowas, aber das ist im Moment mein Erleben, haben wir drei Sorten von Lesern. Das eine sind irgendwie frustrierte Ex-Piraten, die uns dann irgendeinen Mister in die Kommentare schreiben oder so. Das andere sind Piraten selbst, die einfach wissen wollen, was geht da ab und die sich dann freuen, wenn sowas kommt. Und die dritte Gruppe ist die, die über Google News kommt. Und die sehen einfach, hey, Piraten machen da dies und jenes und die wollen aber abgeholt werden, nicht auf so einem totalen Fachniveau, sondern für die ist so ein Elevator-Talk extrem wertvoll. Das, was eben sonst nur sehr, sehr schwer aus solchen Artikeln zu erlesen ist, wenn sie in anderen Medien sind. Ja. Also liegt mir sehr am Herzen, der Auftrag der Bundeswebseite ist politische Bildung in verschiedensten Formen. Einmal wollen wir die Leute über unser Programm informieren auf eine unterhaltsame und freundliche Art und Weise. Manchmal vielleicht ein bisschen zu unterhaltsam, wenn man die Kommentare so liest. Da wird sicherlich auch noch darüber zu reden sein. Aber auch, dass wir politische Prozesse erklären. Das ist ja was, was vielen Leuten, gerade auch jüngere Leute oder sowas, die möglicherweise nicht in diese ganz großen Medien da, so Zeit und FAZ oder sowas, keine Affinität haben. Wer erklärt denn das? Ja, niemand. Ja, du redest die ganze Zeit von wir. Ist das ein Meinungsartikel, den jetzt jeder, der da Ahnung von dem Thema hat, einfach verfasst und das kommt dann durch diese Hürden durch und dann wird es veröffentlicht? Kann man das so interpretieren? Also ich rede jetzt erstmal von wir als die Piratenpartei, nach außen dargestellt durch ihre Bundeswebseite. Natürlich auch andere Möglichkeiten, die Piratenpartei darzustellen oder sowas, aber wir reden jetzt über irgendwie einen Text. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir Dinge tun, schreiben, die so nachvollziehbar sind, dass sie für Menschen, die jetzt nicht im Thema tief drin sind, verständlich sind, die diese politische Bildung, über die ich gerade geredet habe, vermitteln und die sich als Ganzes auf Basis unseres Programms bewegen. Ja, gerne auch mal ein bisschen spekulativ drüber raus, wenn man das gut erkennen kann und so, aber es soll schon irgendwie auf Basis unseres Programms kommen. Wenn also jetzt irgendwie zum Beispiel gewisse Personen hier im Raum es gerne sehen würden, wenn der Euro abgeschafft würde, dann wäre das jetzt vielleicht kein guter Inhalt für einen solchen Artikel, weil sich das aus dem Programm in keiner Weise irgendwie ableiten lässt. Ja, du kannst aber dieses Urteil total verschieden interpretieren, Dirk. Genau das schwingt mit einfach bei dieser Analyse, dieses Urteil. Das ist ganz offensichtlich. Super. Ich habe doch selber einen Artikel und dann ist doch gut. Und warum ist der Artikel von Piratos noch nicht online? Es kann doch nicht sein, dass wir einen Artikel anfragen, der freitags oder wann Piratos ihn eingeliefert hat, fertig war und dann eine Woche drüber diskutieren, ob wir jetzt den Artikel online bringen. In der Zeit könnten schon wieder 5 andere Artikel mit 5 anderen Meinungen, die aus der Basis der Piratenpartei Überlegungen auf Grundlage unseres Programms in die eine oder andere Richtung gehen. Wenn du lieber einen anderen Aspekt beleuchtet hättest in einem Artikel zu diesem Thema, weil es ist ein wichtiges Thema. Lieber Matthias, dann schreib so einen Artikel. Also ich habe den Artikel nicht verhindert. Der könnte auf der Webseite sein, das mal schon mal vorab. Ich habe ihn erst vor 2 Tagen wahrgenommen und dann habe ich mich mit 2 weiteren, mit einem T und Bene, gestern mal drüber gesetzt. Wir sind bei alle 3 zu der Meinung gekommen, das sind Sachen drin, die wir so nicht unterschreiben würden. Das ist alles. Und Dirk und ich, wir stehen auch in Kontakt und wir haben gesprochen und ich habe gesagt, ja, lass uns doch nochmal am Mittwoch über den Artikel in der AG reden, ob das dort Anmerkungen gibt oder dass man dort andere Interpretationen vornehmen würde und so weiter. Aber wie gesagt, niemand will einen schnellen Artikel, der schnell auf die Webseite soll, hier verhindern. Das ist eine vollkommene Verdrehung der Tatsachen. Am 7. ist das Urteil rausgekommen. Heute ist die erste Sitzung der AG. Das sind jetzt 4 oder 5 Tage später, Dani. Also bei dir scheint dann der Schnelligkeitsaspekt halt zu überwiegen. Ja, weil ich weiß, wie das mit Pressemeldungen und Öffentlichkeitsmeldungen sind. Je weiter das zurückliegt, worüber du berichtest, desto uninteressanter ist das, was du da schreibst und desto weniger Leute werden sich irgendwie dafür interessieren, was du da zu erzählen hast. Und es ist nun mal so, wenn etwas passiert, dann geben die Leute genau das, diese Suchbegriffe, die damit zu tun haben, vielleicht in ihren Browser ein und suchen dann danach und dann finden sie dann zum Beispiel einen Artikel von der Piratenpartei zu dem Thema. Momentan finden sie keinen Artikel der Piratenpartei zu dem Thema. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie einen Artikel finden würden, aber ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn gleich die ersten 5 Artikel, die man findet, wenn man zu diesem Thema sucht, von der Piratenpartei sind. Und bitte, wenn ihr andere Ansichten habt, bitte schreibt Artikel, gebt die dem Wischer, gebt die dem Monopol und dann habt ihr doch das Öffentlichkeitsportal und dann habt ihr auch vielleicht eine Debatte, die dann raus entsteht, weil Leute sagen, Herr, das sehe ich jetzt nicht ganz so wie der Piratus, aber auch nicht ganz so wie der Matthias. Und warum ist der Artikel dann eigentlich noch nicht draußen? Weil er noch nicht fertig ist. Lass doch bitte den Piratus mal was zu seinem Artikel sagen. Ja. Ja, bitte jetzt. Ich will mal ganz kurz ein bisschen die Chronologie auf Baldovan, weil ich glaube, Matthias hat eine komische Wahrnehmung. Matthias, man kann am Timeslider genau sehen, wann du das erste Mal in dem Pad warst. Ja, also, egal. Ich bin Freitagabend in der SG Online Redaktion aufgetaucht und habe gefragt, ob es einen Artikel zu dieser Entscheidung geben wird. Da wusste man von nichts und hat mich beauftragt, dass ich diesen Artikel schreibe oder mich darum gebeten. Da habe ich mich dann Freitagnacht hingesetzt, habe diesen Artikel geschrieben, habe ihn Samstag früh dem Monopol vorgelegt und dann hat er gemeint, ja, der ist auch noch ein bisschen kurz, hat sein Feedback dazu gegeben und hat da unten reingeschrieben, kann man ja sehen im Pad. Daraufhin habe ich Patrick kontaktiert und habe ihn gebeten, doch auch noch ein bisschen Input zu liefern. Das hat er sehr gut gemacht. Ich habe mich dann Samstagnacht hingesetzt und habe diesen Artikel so rund geschrieben, wie er jetzt quasi ist, und habe ihm wieder Monopol vorgelegt und er hat einfach darum gebeten, da noch an einigen Stellen zu feilen, was ich auch gemacht habe. Und ich schätze mal, seit spätestens Sonntag Mittag ist der Artikel so, wie er jetzt ist, mit kleinen Änderungen, die ich jetzt noch gemacht habe, aufgrund dessen, was AMT unten auch geschrieben hat. So, dann ist Matthias aufgetaucht und hat anscheinend, wie man jetzt hört, damit ein Problem mit diesem Artikel, hat seine Skype-Gänge aktiviert und ja, und dann kam unten das zusammen, was unten drunter steht. Ja, und natürlich jetzt auch beim Monopol interveniert, damit da ja sozusagen ein Delay reinkommt, weil wir es ja erst heute Mittwoch erst diskutieren sollten hier. Ich hatte klar gesagt, dass ich diesen Artikel hier gerne diskutiere, wenn er auf dem Geldsystem-Piraten-Blog erscheint. Ich habe nicht darum gebeten, dass ich irgendwelche Hilfe von Matthias bekomme. Er hat sich auch nicht direkt mit mir in Kontakt gesetzt, dass er irgendein Problem damit hat, sondern wie gesagt, hinter meinem Rücken agiert. Ja, und jetzt sind wir jetzt heute hier und diskutieren darüber. Ich persönlich, wie gesagt, Sonntag war der Artikel fertig. Wir wären weit vor allen anderen. Matthias hat selbst gesagt, erst Mittwoch tauchten die ersten Verarbeitungen des Artikels aus. Merkwürdigerweise gehen sie ziemlich viele in die gleiche Richtung wie mein Artikel. Ja, das kann man dann interpretieren, wie man will. Ja, das ist so mein Feedback dazu. Ich bin ziemlich enttäuscht, ja, weil mir hier wirklich Steine in den Weg gelegt werden. Ich wollte mich in der SG Online Redaktion als Pirat einbringen, nicht als Vertreter der AG. Und es wurde auch mokiert, dass unten die AG genannt wird und dass ich sozusagen jetzt im Namen der AG sprechen würde. Das war nie meine Intention. Ich wollte nur meine Fähigkeiten hier einbringen und bin immer noch motiviert und deshalb wollte ich das tun. Hat sonst niemand gemacht aus der AG und von daher habe ich mir das piratige Mandat gegönnt und habe es einfach gemacht. Man sieht, was dabei rauskommt. Man wird demotiviert von Hinterrücksaktionen und das ist wirklich traurig, aber ich weiß, von wem es kommt und von daher demotiviert mich das nicht so sehr. Tobias, ruhig, du bist nicht dran. Wortmeldung bitte im Chat. Rudi ist dran. Ja, vielen Dank, Piratus, für die Schilderung aus deiner Sicht. Ich bin völlig neutral, weil ich von dem ganzen Thema nichts mitbekommen habe, aber ich habe vorhin mir mal die Mühe gemacht und auch mal die Timeline mir angeschaut und von diesem Artikel. Und in dieser Timeline, Piratus, steht, dass du am 9. Februar nachts um 1.31 Uhr geschrieben hast, Mitmachkasten, wenn du bei diesem Thema mitarbeiten möchtest, kannst du uns in einer Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik besuchen. Egal, ob du Pirat bist oder nicht und so weiter und so fort. Das heißt, du hast also quasi dazu aufgerufen, über diesen Artikel zu diskutieren. So interpretiere ich jetzt diesen Text, der da steht, den du da reingeschrieben hast. Und ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man sowas morgens um 1.30 Uhr schreibt, dass man vielleicht nicht drüber nachgedacht hat, was für Konsequenzen das haben könnte, was man da reinschreibt. Aber vielleicht sollte man emotionslos einfach mal das Ganze von der Seite mal betrachten. Okay, da kann ich gar nicht Feedback zu geben. Lest bitte Zeile 133, glaube ich, steht es. Diesen Mitmachkasten, das war nicht meine Idee, das war die Idee von Monopol, weil das anscheinend üblich ist. Ich habe das aus einem anderen Artikel rauskopiert nach seinem Wunsch und einfach unsere Werte da reingeschrieben. Das hat also nichts damit zu tun, dass ich darum gebeten habe, dass irgendjemand mitmacht, sondern es geht darum, dass dieser Mitmachkasten auf der Webseite erscheint als Werbung für die AG Geldordnung. Ich fand das eine gute Idee. Für mich war es nicht nötig, weil ich mich sozusagen als Pirat empfunden habe und nicht als Sprecher oder Koordinator der AG Geldordnung. Ich hätte auch im Namen der AG Wirtschaft schreiben können oder AG Europa, wo ich überall Mitglied bin. Ich wollte der AG Geldordnung was Gutes tun, habe sie dort erwähnt. Aber wegen mir hätte dieser Kasten wegbleiben können und du hast das völlig falsch interpretiert. AG Wirtschaft nimmt das gerne. Das ist ein Standardkasten, Rudi. Das hat nichts mit sonst was zu tun. AMT ist der nächste, bitte. Jo, es war einfach nur als von meiner Seite als reines Feedback für dich gedacht. Insofern ist es, es geht nicht darum, zu demotivieren oder zu delayen, zumindest ist das nicht meine Intention. Dann Benedikt? Also Tobias, ich wollte da jetzt auch keine Steine irgendwie im Weg legen und so wie du mir ja geschrieben hast, du willst auch gar keine Hilfe, das kann ich auch verstehen, wenn du einfach einen persönlichen Debattenbeitrag liefern möchtest für die Homepage, da habe ich auch gar kein Problem damit. Und du hast ja auch gemeint, für dieses oder die AG-Geldordnung muss da nicht irgendwie im Kontext stehen und damit ist es für mich auch passend. Also von mir aus kann man den einfach veröffentlichen, wenn das einfach nur ein persönlicher Beitrag ist. Matthias. Ja, das ist wieder starker Tobak, Hinterrücks und alles, was er eben wieder gesagt hat, muss ich aufs Schärfste zurückweisen. Wenn es eine Online-Reaktion gibt, die persönliche Meinungen hier rausgeben möchte, dann ist ja unbefangen, das zu tun und so weiter. Wenn andere Leute das mitbekommen, dann sich ebenfalls Gedanken darüber machen, was da steht und dann nochmal nicht nur alleine das machen, sondern den einen oder anderen dazu holen, damit man abklopft, ob man alleine vielleicht falsch liegt oder die anderen nicht, dann ist das legitim und wir haben nur gebeten, das am Mittwoch in der AG zu besprechen. Also wenn du mal den Text richtig drin liest, ist da überhaupt nicht irgendeine scharfe Formulierung irgendeiner Art. Und deine Formulierungen vorhin waren allesamt verdammt scharf wieder mal ausgefallen. Dirk, bitte. Erst mit eurer Wortmeldungsliste macht es einem aber auch wirklich schwer. Also ich würde gerne verschiedene Dinge gerade rücken, die jetzt im Laufe dieser mehreren Beiträge gesagt werden. Bitte verzeiht, wenn ich vielleicht nicht jeden Beitrag jeder Person irgendwie noch ganz sauber zuordnen kann. Wir haben eine Strategie für die Öffentlichkeitsarbeit, wenn es um schriftliches Zeug geht. Und wenn das irgend möglich ist, ist angestrebt, einen Artikel zu haben, eine Pressemitteilung zu haben. Und die Pressemitteilung verweist auf den Artikel und der Artikel verweist auf eine Möglichkeit, sich in die laufende Diskussion einzubringen. Der Kasten da ist ein Standardkasten, da können auch zwei AGen drinstehen oder sowas, ist gar kein Ding. Geht an der Stelle wirklich darum, dass wir uns nach draußen hin als Mitmachpartei darstellen. Bis jetzt hat noch das keine Folgen gehabt für die betreffenden AGen, jedenfalls keinen negativen. Und ich glaube auch, dass der Kasten dort unten, dass der von demjenigen, der das liest, jetzt nicht als Ergebniszuordnung von wegen das, was da oben steht, ist genau das, was diese AG jetzt als Gruppenentscheidung dynamisch bestimmt hat oder sowas. Das ist überhaupt nicht die Absicht und das wird auch nicht so wahrgenommen. Das Zweite ist, ich habe bin mir durchaus darüber bewusst, dass Fragen aus dem, also vor allem unter dem Namen Geldordnung, von vielen in der Partei mit sehr, sehr aufmerksamen Augen beobachtet werden, um es mal vorsichtig zu formulieren, und dass man sich dort auch in einem Minenfeld befindet aus Meinungen, die also zwischen sehr merkwürdig bis mit Gedankengut, das wir nicht vertreten wollen, irgendwie Moment, das Rudi, gucke ich gleich. Also, dass da auch oftmals Dinge sind, die jetzt der unvoreingenommene Mensch nur schwer erkennen kann, die aber in Richtungen zeigen, die wir nicht programmatisch abgedeckt haben und wo wir auch irgendwie als Gruppe nicht wirklich hinwollen. Also als Gruppe meine ich jetzt als Piratenpartei. Deswegen finde ich das wichtig, dass wenn wir einen Vorstoß in diesem Thema machen, dass wir das sehr bewusst machen. Jetzt spreche ich als Online-Redaktion und nicht hier für die Gruppe oder sowas. Und ich möchte einfach wissen, was uns dann bevorsteht. Deswegen fand ich es eine gute Idee, eure Diskussion erstmal zuzuhören. Und ob wir da jetzt mit diesem Thema einen Tag später oder einen Tag früher sind, ist völlig egal, weil das tut zwar im Einzelnen weh, Ist aber global galaktisch vollkommen uninteressant, weil was ich wirklich haben möchte, ist über solche Themen tatsächlich eine lebendige Diskussion. Ich möchte aber auch, dass das eine Diskussion ist und kein aufeinander rumprügeln. Und was ich jetzt hier gehört habe, so aus dem persönlichen Bereich, finde ich auch schon wieder total schade, weil da sind Interpretationsmöglichkeiten. Ich würde gerne diese Interpretationsmöglichkeiten auch gekennzeichnet als Interpretationsmöglichkeiten alle auf dieser Seite sehen, und zwar am besten in der kleinen Reihe, die sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzt. Und die wird einfach ein paar Wochen dauern, und das ist völlig in Ordnung. Da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Wir sind kein Newsportal. Die Piratenpartei wird immer langsamer sein als Redaktionen, die sich bezahlte Stäbe die so viel wie wir Aktive haben, leisten können. Dann ist Daddy der Dings. Im Wahlkampf waren wir mehrfach schneller als die bezahlten, tollen Leute, von denen du gerade sprichst. Zum anderen, bitte, so ein Artikel, ja, wenn der dann in Social Media geteilt wird, wenn wir den in unsere Geldsystem-Piratentruppe reinposten, ja, natürlich gibt's da andere Meinungen als die Meinung vom Piratos, ja. Klar gibt's da andere Interpretationsmöglichkeiten, aber ich finde durchaus, dass das, was er da sagt, noch in dem Spektrum von unserem Programm abgedeckt ist. Dass es aber auch eine andere Seite dieses Spektrums gibt und dass die auch dargestellt werden soll, da sagt auch keiner was dagegen. Also bitte schreibt Artikel und gebt die da rein. Ihr seid doch alle engagiert dabei. Ich sehe viele von euch täglich irgendwelche Themen posten, die euch wichtig sind. Schreibt Artikel dazu, gebt sie der Online-Redaktion. Sie werden sicher gerne genommen. Hat noch jemand eine Wortmeldung? Dann sage ich vielleicht zwei Sachen zu dem Artikel. Bisher habe ich ja mit Ferales auch noch nicht drüber gesprochen. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich jetzt, nachdem du mal gesagt hast, dass Patrick mit dabei war, auch verstehe, wo sie herkommen und wie sie zustande gekommen sind, die so typisch eine Patrick'e Handschrift haben. Da bin ich in einigen Sachen einfach grundsätzlich anderer Meinung. Und dann glaube ich, das Ende klang heute schon mal an, dass man sich vielleicht das Ende noch was anderes überlegen sollte. Ich würde empfehlen oder mir würde vorschweben, dass man darauf hinweist, dass eben jetzt damit eine Diskussion angestimmt ist, dass sich halt die Politiker mal auf den Boden setzen müssen und darüber nachdenken müssen, wie sie eigentlich diesen Währungsraum weiter gestalten wollen. Und dann müssen sie sich halt entscheiden, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Und das kann man durchaus diesem Urteil oder dem nächsten Urteil als quasi abgewinnen. Und dann Dirk bitte. Ja, ich würde das gerne tun, wenn ihr mir hier irgendwie sagt, wir kriegen Artikel in ähnlichem Umfang mit einer anderen Ausrichtung, der dann aber bitte nicht das wiederholt, was in dem Artikel schon drinsteht, sondern vielleicht eine dediziert andere Meinung dann an dem Punkt, wo sie sich trennen, aufgreift, dann würde ich mich sogar trauen, einen Kasten da rein zu machen, der sagt, das ist jetzt hier eine Meinung und das ist die Eröffnung einer Diskussion und wir werden Artikel über dieses Thema in nächster Zeit haben und auch mit Vorwärts- und Rückwärtsverlinkung auf die jeweils anderen. Dazu müsstet ihr mir aber ein mehr als nur vielleicht signalisieren, weil wenn ich einen Kasten bringe und sowas sage, dann kann ich das nicht tun, wenn danach nichts kommt. Das habe ich einmal gemacht. Macht, das werde ich nie wieder tun. Dann lass es bitte einfach und lass die Leute Artikel schreiben und wenn welche kommen, ist gut und dann kann man ja auf den anderen Artikel verweisen, dass das dieselbe Thematik ist und vielleicht aus derselben Arbeitsgruppe eine andere Interpretation, aber du musst ja nicht eine große Serie ankündigen, wenn die sich ja noch nicht mal dazu äußert haben, jetzt einen Artikel freiwillig zu schreiben. Dann warte doch mal, ob sie das tun. Und das war jetzt auch erstmal eine Aufforderung. Und ich kann da keinen Kasten reinmachen, dass das ein Debattenbeitrag ist. Nur und wenn diese Debatte ausschließlich aus diesem einen Beitrag besteht, ist dann keine Debatte, sondern ein Witz. Matthias, bitte. Naja, jetzt verstehe ich es auch, genau wie du, Wischer, wenn Patrick, der ja die Meinung von Piratus teilt, dass die beiden sich dann in diese Richtung entwickeln, hauptsächlich im letzten Drittel des Artikels, und diese Interpretation vornehmen, ist das keine Überraschung. Aber wie gesagt, ich sehe einfach, und es überrascht mich von Danis Seite, dass wir mit einem Wahlkampf grenzenlos Europa und ihr wisst, wie unsere Spitzenkandidaten und die Partei insgesamt tickt, in den Wahlkampf gehen. Und dann finde ich das schon etwas gewagt, so eine Interpretation des Urteils anzulegen, wo man sich dann doch in der Nähe von Interpretationen begibt, die eigentlich politisch woanders angesiedelt sind, um das alles mal zurückhaltend auszudrücken. Du kennst doch meine, da ich ja gerade angesprochen worden bin, du kennst doch meine Interpretation des Urteils, oder? Wir hatten doch drüber gesprochen, oder? Nein, die kenne ich nicht. Wir hatten da eher über Serien gesprochen. Ja, aber wir hatten davor darüber gesprochen, dass da der schwarze Peter weitergeschoben wird, um dann in der schönen Position dazustehen. Aber das ist, also meine Position ist da schon ein bisschen anders als die von Piratos und Patrick, aber es ist durchaus Meinung von Piraten, die legitim ist. Das habe ich gar nicht gesagt. Legitim ist, wenn es eine reine Meinungsäußerung ist, hast du vorhin gesehen an Bena, an AMT und auch bei mir wird keiner irgendeinen Einwand da machen. Ich habe bloß Dirk ja eigentlich informiert darüber, dass er zumindest, der ja nicht in dem Thema drin steckt so tief, wenigstens Informationen bekommt, dass es andere Interpretationen gibt, die vielleicht von der Interpretationsqualität näher an unseren Auffassungen als Piraten zu Europa stehen als die hier. Ja, bitte, stelle sie dar. Schreib einen Artikel dazu und dann bring den Artikel zum Wischer und dann haben wir einen Artikel zusätzlich dazu, welcher dann idealerweise auch noch näher an unserer Position zu Europa ist. Weitere Wortmeldungen? Kriege ich jetzt einen Artikel? Du kannst den sofort veröffentlichen, wenn du willst. Nein, den Artikel, den bereite ich jetzt weiter auf und wenn der sprachlich so ist, dass wir veröffentlichen können, dann wird er veröffentlicht. Ich will jetzt wissen, gibt es mindestens einen weiteren Artikel, sodass wir das als Debattenbeitrag kennzeichnen können. Das wird es sehr, sehr viel einfacher machen, als auf den ersten Stenker-Kommentar zu warten und es dann dort zu sagen. Also gehen würde das schon, wenn der Wischer noch Bock hätte oder so? Ich hätte zwar Bock, ich könnte aber auf diesen Artikel keinen Antwortartikel schreiben. Muss ja direkt kein Antwortartikel sein, den wir verfassen, sondern einfach ein, der das Ganze einfach aus einer anderen Sichtweise beleuchtet. Ja, aber ich sag mal blöd, so ein paar Sachen, wenn man sie geschrieben hat, kann man auch nicht mehr mit einer anderen Argumentation rausreißen. Deswegen hast du ja auch bei dem Artikel das endgültige Sagen als Redakteur, hoffe ich doch, dass Dirk dir das eingeräumt hat. Ja, Wischer ist in einer zwiegespaltenen Situation. Er ist einmal Koordinator und Mitglied hier in der AG und er ist gleichzeitig Online-Redakteur für den Bereich. Das macht es natürlich für ihn schwierig. Warum? Das macht es für ihn eigentlich einfacher. Er hat eine Linie, die er vertreten kann und vertreten will und die Linie setzt sich am Ende in der Online-Redaktion durch, weil er diese Linie vertritt. Ja, ich kann ja vielleicht, also Linie vertreten klingt immer so böse. Also bisher habe ich mich aus dem komplett rausgehalten. Und hätte halt im Zweifelsfall nur Vorschläge gemacht, wie der Artikel vielleicht noch anders ein besseres Feld darstellen könnte. Oder aber, wenn ich meine, dass dort inhaltlich Schwächen sind, dass man darüber redet. Und das würde ich natürlich gerade auch noch anbieten, dass ich da mit ihm nochmal in Kontakt trete. Das wäre dann ziemlich gut, wenn ihr das relativ bald machen würdet. Also genauer gesagt jetzt, weil hätte gerne dann diesen ersten Beitrag rausgegeben. Und wenn ich da höre, dass jetzt der Bene und der Matthias und noch mindestens einen anderen gehört oder sowas, dann eine dediziert andere Meinung vertreten, dann frage ich mich, warum kann man nicht aufsetzend auf der Tatsache, hier gibt es dieses Urteil, nicht eine andere Interpretation vorlegen, auch als Debattenbeitrag. Warum muss man das dann so auf so einer Ebene austragen, wo man dann guckt, wer wann im Timeslider was gemacht hat? Oh, da war ich, glaube ich, angesprochen. Ich hatte ja von was gepostet. Dirk, hast du das gelesen? Kannst du nachvollziehen, was ich damit sagen wollte? Nee, sorry, kann ich nicht wirklich. Okay, also ich habe, wie gesagt, von dem Ganzen ja gar nichts mitbekommen, habe vorhin aber diesen Artikel gelesen und anfangs ging es ja darum, dass AMT diesen Tagesordnungspunkt eingebracht hat und Piratos sich gleich beklagt hat, weil AMT geschrieben hat, dass Piratos aufgerufen hat zur Mitarbeit. So, und als ich dann das erste Mal dieses Pad gelesen habe und dann zu diesem Punkt gekommen bin mit dem, wie nennt sich das, Mitmachkasten, da war das für mich aber genau die Aufforderung, auf die sich AMT bezogen hat. Und deswegen, glaube ich, war das einfach diese Diskussion zwischen Piratas und AMT ein Missverständnis oder ein Interpretationsproblem dieses Mitmachkastens. Jo, ich denke, das ist geklärt und kein Problem. Okay, das heißt jetzt nochmal die Frage, kriege ich einen zweiten Debattenbeitrag, der vielleicht eine chancenbetontere Variante hat? Alle Hände gehen hoch. Ja, also Wischers Angebot steht immer noch im Raum für Piratisch, aber ich weiß nicht, ob die Wischer, siehst du die Möglichkeit, das so zusammenzuführen, dass diese beiden Interpretationsmöglichkeiten da integriert werden können, und sieht Piratos diese Chance? Ich fände das schade, wenn ihr das versuchen würdet. Ich auch. Ich auch. Ja, lasst doch den Piratus jetzt seine Meinung, und wenn jetzt wenn es jetzt inhaltliche Punkte gibt, wo man vielleicht noch sagt, das ist aber irgendwie nicht wirklich argumentierbar oder sowas, dann soll das noch raus, und dann ist das gut, und dann ist dem Piratus seine Meinung. Und dann gehst du in die zweite Runde und sagst, okay, jetzt machen wir, Matthias hat jetzt eine andere Interpretation und sucht sich jetzt drei Leute, mit denen er zusammen diesen Artikel schreibt, und ihr habt ruckzuck in einer Minute das nächste Pad. Die einzige Bitte dabei wäre, nicht den ersten Teil des Artikels, wo irgendwie einfach nur die Fakten beschrieben sind, zu duplizieren, sondern dann eine eigenständige Weiterentwicklung zu machen, mit oder ohne Bezugnahme auf diesen Artikel, ist wurscht. Und bis wann müsste der dann fertig sein, der Artikel? Also wenn das als zusammenhängende Konstruktion irgendwie verstehbar sein soll, dann müssten wir vielleicht den einen für Freitag und den anderen irgendwie für Montag oder sowas anstreben. Jedenfalls nicht 2-3 Wochen später, sonst ist kein Zusammenhang mehr herzustellen. Also ich würde vorschlagen, wenn Wischer und Bene, die ja schon öfters zusammengearbeitet hat, das angehen würden, würde ich auf jeden Fall dann mit drüber gucken und das gegebenenfalls ergänzend oder beratend tätig werden. Aber selbst jetzt schriftstellerisch tätig werden, würde ich bevorzugen, dass die beiden zuerst mal vorwärts gehen. Also ich werde vermutlich zu dem EZB-Thema keinen Artikel schreiben wollen, weil da gibt es nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass man Piratus Artikel einfach nur ein anderes Ende geben kann. Und dann ist da auch alles drin, was ich darüber sagen würde. Und dann hat sich die Geschichte. Bene, wie siehst du das? Ja, ich meine, sprechen könnte ich nichts, aber ich könnte es versuchen, aber mein Problem ist einfach zeitlich, so weil ich gerade eigentlich noch krank bin und die nächsten Tage dann auch arbeiten muss und Prüfungen dann auch noch schreiben muss. Deshalb zögere ich jetzt immer gerade so ein bisschen. Ich meine, könnte man dann so einen Kasten nicht auch dann im Nachhinein einbauen? Also praktisch, dass ich bis Samstag oder so Bescheid gebe, ob ich am Montag einen habe oder halt nicht, und bei Bedarf baut man den Kasten halt ein oder auch nicht. Ja, einbauen kannst du den schon, es geht aber darum, dann gleich am Anfang zu zeigen, dass es jetzt ein Diskussionsbeitrag ist, quasi sozusagen, dass dann irgendwas anderes Anschließendes noch kommt, um diesen möglichen Sturm, was auch immer, was dann in den Kommentaren oder bei den Lesern eintreten könnte, gleich entgegenzuwirken. Wie sieht denn der Piratus das? Was jetzt Wischer sagt, oder wie? Ja, was Wischer gesagt hat. Wenn Wischer ein anderes Ende sieht, dann, oder eine andere Interpretation des Urteils, dann ist das wahrscheinlich nicht meine Meinung. Ja, im Endeffekt habe ich jetzt auch nicht wirklich viel wild selbst interpretiert. Ich habe natürlich auch viel gelesen darüber, und es gibt genug seriöse Quellen, die das so ähnlich sehen wie ich. Ja, also dass zum Beispiel die Euro-Geschichte wirklich in Gefahr ist, ja, dass die Gemeinschaftswährung in Gefahr ist, und und wenn es hart auf hart kommt und der EuGH das ganz anders sieht als das Verfassungsgericht, dann wird das Verfassungsgericht handeln müssen, weil sie sich jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben mit ihrem Beschluss. Ja, und von daher, wenn Wischer das anders sieht, dann ist das seine Meinung. Aber ich würde jetzt ungern eine ganz andere Perspektive hier drauf entwickeln und dann meinen Namen drüber schreiben. Das wäre aus meiner Sicht, ich meine, die Leute, die hier sind, wissen alle, dass ich ein Problem mit dem Euro habe. Aber das habe ich hier auch in diesem Artikel nicht thematisiert. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass es eine Gefahr besteht, und wie gesagt, da bin ich nicht alleine. Ja, also von daher, ich habe volkswirtschaftliche Gründe, warum ich gegen den Euro bin. Das hat nichts mit Nationalblabla zu tun. Ich spreche mich ja auch eindeutig für eine gemeinsame Verfassung in Europa aus, was ja auch Piratenmeinung ist, und ja, mehr kann ich nicht tun. Ja, ich habe mich bemüht, mich einzubringen, und das, was jetzt da ist, hat mich relativ viel Arbeit gekostet. Und ich würde mich freuen, wenn Matthias auch mal so einen Artikel schreibt. Macht er aber nicht. Das war ja wieder eine Spitze, die musste ja wieder sein. Vielleicht ganz kurz als Antwort, Piratus. Ich würde nicht als Interpretation das Ende irgendwas Neues hinschreiben, was ich da denke oder meine, sondern ich würde das, so wie ich es heute schon mal gesagt habe und wie es auch schon vorher anklang, so abformulieren, dass man am Ende sagt, egal was da jetzt als Entscheidung rauskommt, wie dann reagiert wird und so weiter, wichtig ist, dass die Juristen quasi die Diskussion mehr oder weniger entfacht haben und die Politiker jetzt mal da sich in den Arsch getreten fühlen, um mal sich zu überlegen, ob sie jetzt das eine oder das andere wollen. Also ob sie jetzt mal Verträge ändern wollen oder ob sie anders mit der Eurozone umgehen wollen. Das wäre sozusagen mein Ende, was ich im Kopf hätte. Dann schreibt das doch einfach mal hier unter den Artikel drunter und dann kann ich dann überlegen, ob ich das mit aufnehmen will in meinen Artikel, so wie ich es auch mit Patrick gemacht habe. Und ja, das würde ich empfehlen. Dann Matthias. Nee, Matthias, weiß ich nicht, warst du gerade? Nee. Ja, also die Interpretation. Was bedeutet es denn? Der EuGH entscheidet pro EZB. Das Bundesverfassungsgericht sagt dann, also beharrt dann auf seinem Vorurteil, was es jetzt schon gefällt hat, was Piratus sicherlich auch zu Recht so interpretiert. Und was macht es dann? Dann gibt es der Bundesbank den Auftrag, die Aktion der EZB nicht mehr auszuführen und der Bundesregierung den Auftrag im Europäischen Rat, sich dafür einzusetzen, dass die EZB das nicht mehr machen darf. Das ist dann die Folge, oder was, Piratus? Das könnte die Folge sein und es könnte noch gravierender sein. Das liegt jetzt beim Verfassungsgericht dann. Da sie sich sehr deutlich geäußert haben, vermute ich mal, dass sie von dieser Interpretation nicht wirklich abweichen können. Die Hintertür, die offen ist, ist die unbegrenzte Finanzierung. Wenn jetzt das EuGH die EZB oder ihr auferlegt, wenn man zwingen kann, sie auch nicht, das Unbegrenzte zu lassen, könnte das die Märkte so stark erschüttern, dass es zu großen Dissonanzen im Anleihenmarkt und das wäre eine neue Euro-Krise. Und das ist das, was ich hier formuliert habe, ja. Boah, wenn ich das gerade höre, bin ich dafür, wir machen wirklich zwei Artikel und wir beenden den hier, so wie es eben gesagt war, und schreiben dann einen Artikel über was könnte passieren, wenn. Und dann können wir alle tolle Sachen, die ihr gerade gesagt habt und noch viel mehr, alles mal so nacheinander aufschließen. Das ist eine gute Idee. Ansonsten Rudi. Nee, Stimmburger. Nee, Rudi. Danach Stimmburger. Danke. Ich wollte nur dem Dirk eine Hilfestellung geben, denn seine Frage ist ja immer noch nicht beantwortet worden, ob dann irgendwie nochmal ein Artikel kommt, der sozusagen als Kontraartikel zu Piratos Artikel stehen könnte. Dirk, schminkt dir das ab. Aus Erfahrung innerhalb der AG mit Artikeln auf dem Blog und oder überhaupt mit Veröffentlichungen, da wird nichts kommen. Ich habe vor 3 Monaten mal einen Artikel geschrieben, der zerrissen wurde innerhalb der AG, aber keiner hat sich darum gekümmert, mal was anderes dazu zu schreiben, was Neues zu schreiben. Das Ding ist einfach eingeschlafen und es ist sogar der ganze Blog eingeschlafen. Also da wird nichts kommen aus der AG. Stimmt, der Blog ist eingeschlafen. Also ich finde nicht, dass er eingeschlafen ist. Das ist ein anderes Thema. Stimmbürger, bitte. Also, wenn so ein Artikel wie Piratus geschrieben hat, dann kann man ja tun. Das kann man ja schreiben. Vielleicht das Ende jetzt vielleicht anders. Es war ja gerade der Vorschlag da, deshalb passt jetzt meine Wortmeldung nicht ganz hundertprozentig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann doch wieder. Wenn zwei Leute meinen, sie können dieses so schreiben, weil egal, welche Position vertreten wird, 50% der Leser oder der Mitglieder, wie auch immer, versteht darunter etwas ganz anderes, weil es ist einfach ein schwieriges Thema, dann, weil ich diese Probleme gesehen habe, habe ich in das Pad einfach mal so einen Alternativvorschlag reingemacht, aber ich schreibe trotzdem keinen Artikel in Zeile 175 im SG Online Redaktionspad, weil ich da noch 2 andere Punkte sehe aus dem Lissabon-Vertrag, die zu machen sind. Und ja, also wenn, dann sollten sie sein, also Piratus nicht alleine, müsste dann nochmal jemand dazu und dann muss es ganz klar gekennzeichnet sein, dass es Einzelmeinungen sind, weil die kriegen es auf alle Fälle irgendwie ab. Und wenn man jetzt einen Artikel macht, wo man die Optionen offen lässt, also hier dieses, jenes und so weiter, das ist ein richtig langer Artikel, eine Textwüste, seit dem Parteitag fällt mir das Wort, aber nur nicht immer. Das liest dann keiner mehr und verstehen tun sie es dann auch nicht. Also weiß nicht, ob das dann ganz so gut ist. Wenn, dann kann man drei verschiedene Artikel machen, aber erst wenn alle drei fertig sind und wenn zwei Leute sagen, gut, okay, ich nehme das währungspolitische Mandat der EZB und es wird nur dieses beleuchtet, dann wird der Artikel nicht so lang. Aber wenn man alles offen lässt, so wie jetzt der Vorschlag gerade war, Textwüste. Dirk. Sehr gut. Einmal passende Wortmeldung, weil jetzt kann ich ganz vieles aufräumen. Ich fange von hinten an. Textwüste ist, um es vorsichtig zu sagen, Unfug, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn diese Artikel lang sind und sie sind gut verständlich und spannend geschrieben und auch mal ein bisschen provokant in der Sprache und nicht so wischiwaschi, der schwer zu verstehen ist, mit vielen Fremdwörtern gewürzt oder sowas, dann werden diese Artikel bis zum Ende gelesen. Man merkt das, dass da auch zum vorvorletzten Absatz sachkundige Kommentare kommen, also die sich dann auf diesen Absatz beziehen. Und wenn man diese ganzen Trollkommentare abzieht, kommt dann auch vieles, was echt inhaltlich ist und was auch richtig gut ist. Das heißt, wir brauchen keine Scheu haben vom Artikel von dieser Länge, der ist nicht übermäßig lang. Das geht. Das geht genau dann, wenn er irgendwie flüssig zu lesen ist und spannend. Und dieser Artikel ist spannend. So, das war zu Stimmbürger. Jetzt zu Rudi. Vielleicht kann man ja auf die Art auch mal ein bisschen frischen Winter reinbringen, weil wenn so ein Statement da mal steht, dann freut sich ja vielleicht jemand, auf einer ähnlichen Plattform ein alternatives Statement zu machen. Hoffe ja auch, dass das ganze Aufleben der Online-Redaktion ein bisschen dazu führt, dass auch wieder politische Aktionen nach außen hin passiert, weil wenn hier intern irgendwas diskutieren, haben wir das geilste Programm dieser Welt. Wenn es draußen keiner merkt, ne, ist halt irgendwie doof. Und weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, wir werden gezwungen sein, Piraten mit diesem Thema Euro und Wirtschaftspolitik und Geldfragen vertraut zu machen, weil es von einigen Parteien thematisiert wird und weil an den Infoständen die Leute auf Piraten zukommen. Ich habe das selber schon erlebt und dann stehst du da wie der Hux vom Berg, ne, keine Ahnung, was läuft, und dann bist du als Pirat ganz schnell abgemeldet und dann übernimmt nämlich irgend so ein Hansel von der AfD, der dann ein paar tolle Sprüche leistet und dann laufen die Leute dem hinterher. Das ist keine gute Idee, das sollten wir nicht machen, deswegen brauchen wir solche Inhalte. So, und jetzt nochmal zurück zu Wischer. Die Zeilen ab 91, mit denen habe ich im Moment gerade noch ein sprachliches Problem. Die müssten noch ein klein bisschen nicht entschärft werden inhaltlich, aber entschärft werden sprachlich. Und ich glaube, wir täten gut daran, wenn ein Hinweis, den der Piratos gut mittragen kann, vom Inhalt her, dass jetzt hier gerade eigentlich die Aufgabe der Politik von den Gerichten irgendwie erledigt wird und dass deswegen eine blöde Situation entstanden ist. Das ist unser Thema und darauf sollten wir irgendwie hinweisen. Und dann kann nämlich, also wenn man sich hinter diesem Statement versammeln kann, dann kann auf den Wegen dorthin dann auch durchaus eine Alternative leben und dann ist das auch in Ordnung so. Deswegen, ich glaub, das letzte war so ungefähr mein Gedankengang. Wer ist noch dran? Matthias wieder. Ja, also vorhin hat ja Piratus wenigstens zugegeben, dass es Ausweichmöglichkeiten gäbe, die der EuGH und das EZ und die EZB machen könnten, nämlich eine Quantitative Easing flächendeckend, wo dann einige Sachen wirklich entkräftet werden des Bundesverfassungsgerichts. Entscheidend ist für mich einfach, dass das Bundesverfassungsgericht den deutschen Sachverständigen gefolgt ist, die letztes Jahr aufgetreten sind. Und dass man nicht berücksichtigt, dass eine Zentralbank, die in einer gemeinsamen Währungsunion der Länder auf Last Resort ist, diese Funktion nur ausüben kann, wenn es keine Eurobonds gibt, indem es halt die Staatsanleihen aufkauft. Weil Währungs- und Wirtschaft oder Fiskalpolitik nicht zu trennen sind. Das deutsche Gericht hat sich in diesem Urteil angemaßt, dass es das erkennen kann. Das ist ein enormer Schritt, wo sich das Gericht verdammt weit nach außen gelehnt hat. Was passiert? Wir können auch nicht die Zinsentwicklung irrational von rationalen Dingen trennen. Da ist es sogar noch über die Interpretation der Bundesbank hinausgegangen. Das freut in Deutschland genau die gesamten orthodoxen Geldpolitiker und die fünf Sachverständigen, die letztes Jahr aufgetreten sind. Das kann und will ich nicht hier wiedergeben, diese Position, auch wenn sie vom Bundesverfassungsgericht kommen. Duk. Ich finde das immer toll, wenn der Matthias eine erzählt, was er alles weiß und diese Zusammenhänge beleuchtet. Und ich finde das bockschade, dass wenn du diese Meinung hast und du findest das jetzt in Ordnung, dann schreib es verdammte Hacke auf. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir jemanden finden, der, wenn der Text jetzt irgendwie holprig ist oder kriegst ihn jetzt irgendwie nicht vom Textlichen da gebacken, dann wird es für dich getan. Ja. Wir haben Leute, und die sich auch darum bemühen können, einen Text irgendwie so zu bürsten. Ich mache das ja gerade mit Piratus Text auch, damit dann ein braver Duktus irgendwie drin ist und er trotzdem inhaltlich scharf ist. Ja, mach's einfach. Ich finde es total interessant, was du zu sagen hast, und ich finde es total schade, dass es immer auf der sprachlichen Ebene bleibt. Ich auch. Ja, ich ärgere ihn jetzt mal ein bisschen, ne? Und irgendwann fahre ich nach Frankfurt und prügeln ihn ja vorhin, Grundgesetz aus dem Haus. Ja, ich habe ja eben auch provoziert, auch wenn es vom Bundesverfassungsgericht kommt, bin Anhänger vom Bundesverfassungsgericht eigentlich. Aber Wischer und Bene entziehen sich halt der Sache, und dann hätte ich, wie gesagt, den Feinschliff dann noch mitmachen können oder sowas. Was mir schwerer fällt, ist, das Gerüst aufzustellen. Und wie gesagt, Patrick und Pirado sind zwei gute Formulierer. Wie gesagt, sie stehen nur auf der falschen Seite des Rubikons, nach meiner Meinung. Und deswegen kann ich sie halt nicht auch noch für den Inhalt loben, sondern nur für dass sie überhaupt was machen und wie gut sie formulieren. Also nein, du hast jetzt gerade nach der Struktur gefragt, die habe ich schon vorgegeben gerade, dachte ich. Ein weiterer Artikel könnte dann aufschlüsseln, was wäre wenn und was passiert wie und warum könnte jetzt das passieren, wenn das passiert oder das passiert. Und dann kannst du diese Varianten aufschlüsseln, das EuGH urteilt so, dann passiert das, der Bundesgerichtshof könnte so reagieren, dann passiert das und dann passiert das, und dann kann man Varianten schreiben und dann kannst du alles abdecken und hast du alles abgedeckt, was du gerade schon immer erzählt hast. Dirk. Echt geil. Fände ich richtig, richtig gut, und das wäre auch nicht wirklich ein Problem, wenn das sprachlich dann halt so wie jeder Artikel nochmal überarbeitet werden muss. Aber ich muss mal meinen Rent, den ich eben gerade im Chat losgelassen habe, auch nochmal kurz verbalisieren, damit er auf die Aufnahme kommt. Wir sollten uns alle und zu jedem Zeitpunkt irgendwie vor Augen halten, dass unser politischer Gegner, der ist normalerweise am anderen Infostand und nicht an unserem. Und wenn wir hier irgendwie alternative Sichtweisen haben, die alle programmatisch abgedeckt sind, dann ist das doch schön, und wir könnten das ganz wunderbar darstellen, was alles sich irgendwie entwickeln könnte. Und deswegen wunderbar, Wischer, genau diesen Artikel, den du vorschlägst, ganz, ganz toll, weil das ist das, was man von Piraten in so einem Thema erwartet, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Man erwartet aber nicht, oder genauer gesagt, man erwartet wahrscheinlich, dass sie sich gegenseitig zerfleischen und irgendwie dann in Timelines von Pets rumwühlen oder sowas. Das bringt uns doch nichts. Wir haben eine gewisse Position, wir haben gewisse Positionen, und in anderen Bereichen haben wir keine. Und da müssen wir zeigen, dass wir in diesen Bereichen arbeiten, alternative Diskussionen haben und müssen nach draußen hin kommunizieren. Hey, pass auf, die Piraten, die denken da echt nach. Und die denken nicht nur über dies nach, sondern auch über jenes. Ja, und macht das doch bitte und konzentriert doch um Gottes Willen eure Aggression auf den politischen Gegner. Arbeitet euch am Busbach ab und nicht aneinander. Sorry. Entschuldigung, ich bin also jetzt auch ruhig. Ich kann 1,5 Stunden abends mit dem Piratus in einer Mumble-Sitzung sehen, wir gehen uns nicht an den Hals. Das ist viel besser geworden. Also ich finde gar nicht, dass es irgendwie schlimmer geworden ist, sondern dass es in der letzten Zeit viel besser geworden ist. Stimmt, Marga, bitte. Ja, weil vorher von den Schlapphüten die Rede war, jetzt natürlich von Bosbach, finde ich das gut. Unser politischer Gegner sind nicht diese Schlapphüte vom Stammtisch, weil die kriegt man sowieso nicht auf die Reihe, sondern politische Gegner sind die Schwarzen, die Gelben, die Roten und die Grünen. Das mal zum einen. Zum anderen, wir können, so wie Dirk gesagt hat, die Leute inspirieren, ja, wir denken da mehr nach. Deshalb wäre es mir recht, wenn die verschiedenen Optionen einfach offengelegt werden, was wäre wenn, weise, aber einfach kurz, ohne jetzt diesen schwierigen Satz, dass der Euro scheitern würde, der scheitert nicht, wird nicht scheitern, vorher scheitert der Dollar. Und nein, glaube ich nicht. Und nicht. Ja, genau. Und vorher muss man die Nichtwähler mobilisieren, die, wo uns zugeneigt sind, aber uns nicht wählen, weil wir keine Meinung kommunizieren als Piratenpartei, dass wir uns da Gedanken machen. Das wäre das Wichtige. Ich kann nicht formulieren. Ich muss es aber nochmal sagen, die Texte, wenn sie so lang sind, das sind Textwüsten. Dirk, ja, du liest sehr viel Texte, du bist aber ein Ausnahmefall. Hier in dieser AG werden lange Texte sehr gerne gelesen. Die Allgemeinheit tut es nicht. Die möchte kurz, präzise was haben. So kurz und knackig gibt es auch Anträge, die gewollt werden und nicht diese langen Sätze. Und das ist kompliziert. Deshalb ist die Temperatur hier in diesem Kanal zu diesem Thema jetzt einfach höher wie normal. Stefan Müller. Ja, ich habe jetzt mit einem Ohr zu, neben Zocken mit einem Ohr zugehört, aber was mir klar, was man nicht überhören kann, ist Matthias und der Dirk, ihr wollt klar gegen die AfD und andere so politische Feinde schießen in dem Thema und ja, ich kann es dann verstehen, wie du mal, also da Patrick und Piratus da da auf die andere Seite, also irgendwie so Fronten hier aufmacht und die jetzt klar auch gegen die, der irgendwie schießen will oder wir könnten einen Gegenstandpunkt dann ja formulieren oder so, aber ich sehe das irgendwie so dadurch destruktiv eigentlich da in der AG dann ich hoffe mal, dass sich ideologische Gräben da so auftun und das weiter von der Versachlichung dann sich entfernt, sondern also gerade so pressetechnisch, wenn der Dirk da gegen wen schießen will oder so, nur weil die das schon seit ein, zwei Jahren hier sagen bei der AfD und ihr wollt hier nicht das Mühlen auf die Wasser, was auf die Mühlen da tragen, und sondern da echt so im Voraus daraus, also ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Dass das ihr hast dann du nur noch fehlverstanden, bevor du jetzt weiterredest. Darf ich jetzt mal ganz kurz hier intervenieren? Auch ich möchte freundlichst darum bitten, mich und Patrick nicht in die Nähe von der AfD zu rücken. Das ist mir wirklich fern. Und ja, das finde ich auch ungerecht von dir, Stefan. Nicht so hab's sich aufgefasst. Also ich meine nicht, dass der AfD, aber dass das nicht gern gesehen wird hier. Und ich finde, es ist ziemlich sachlich gehalten und eben jetzt nicht nur auf die AfD oder so gebäsche, weil also Stefan, das Gebäsche, das möchte ich eigentlich eben nicht haben. Ja, bevor du es, ich glaube, das hast du falsch verstanden, aber Dirk wird ja sicherlich dazu was jetzt sagen. Der ist nämlich dran. Dirk. Ach, ich bin dran. Kann ich meine Wortmeldung zurückstellen? Ich habe es wieder vergessen über den Beitrag. Ich bin entsetzt und hoffe, dass sich die Piraten, die eine Unvereinbarkeitserklärung mit der AfD haben, mindestens, wenn sie zu einem ähnlichen Schluss in einem Sachproblem finden, zu einer besseren und alternativen Erklärung dieses Beschlusses ermannen können. Also sorry. Dani, bitte. Unglaubliche Aufregung um einen einfachen Artikel und nein, lieber Stimmbürger, in einem Blogartikel kann man durchaus ausführlicher sein, das kurz und knackig, dafür gibt es Pressemitteilungen, die kann man auch anregen zu bestimmten Themen, zum Beispiel zu solchen Urteilen, da kann man aus der Parteiposition kurz und knackig sagen, was man will, aber für einen Blogbeitrag kann man durchaus Formate wählen, in denen mehr Informationen untergebracht werden. Dann Matthias und danach Dirk. Ja, also ich möchte auch Patrick und Piratus ganz klar hier von jeglichen Vorwürfen da freisprechen. Die sind beide viel zu links, dass sie bei der AfD jemals einen Platz haben könnten. Das Interessante hier ist, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil, soweit würde ich gehen, leider den deutschen Euroskeptikern in die Hände spielt. Dass hier ein fataler Dogmatismus, der in der Bundesbank herrscht, bei der deutschen ökonomischen Zunft und bei den Eurokritikern, die sich manifestiert, nicht nur in der AfD, sondern auch teilweise in der CDU und der FDP, hier Unterfütterung erhält durch das Bundesverfassungsgericht. Und das macht die ganze Sache so dramatisch, dass man als Deutscher wirklich hier Bauchschmerzen bekommen muss. Also als Mitbürger, als deutscher Mitbürger der Europäischen Union, lass mich mal so formulieren. Weil überall anderswo eine ganz andere Wahrnehmung einfach herrscht. Und ja, jetzt spielt sich das Bundesverfassungsgericht hier auf, auch noch durch seine Position, egal wie das EuGH entscheidet, dann doch vorbehaltlich, es entscheidet dann sowieso nach deutscher Verfassungsgesetzgebung. Klar, aber dieser Dogmatismus, wenn der durchgehalten wird, was bedeutet der? Das müssen wir uns doch mal vor Augen. Das es geht Ende hier vom nicht, Euro, habe ich formuliert. Wie bitte? Wenn dieser, du nennst es jetzt Dogmatismus, aber wenn ich würde es jetzt anders nennen, aber wenn das Verfassungsgericht bei seiner Stellung bleibt und hart bleibt, dann könnte daraus das Ende des Euro entstehen. Das ist nicht weit hergeholt. Es wäre noch umso schlimmer, wenn das dadurch herbeigeführt wird. Was ist denn eine Währungsunion, ne? Da herrscht normalerweise die Kapitalfreiheit. Die ganze deutsche Politik setzt jetzt darauf, dass die Südländer praktisch sich kein Kapital mehr im Ausland aufnehmen dürfen, während wir mit unseren Exportüberschüssen es vorher befeuert haben. Das ist doch alles ein Irrsinn, was die deutsche Politik in der gesamten Euro-Krisenpolitik dahingelegt hat. Und dieser Gipfel ist eigentlich jetzt mit dieses Urteil, nach meiner Meinung. Also es, wie gesagt, viele beschreiben es als GAU. Die Zeit hat am Anfang es als schwarzer Peter hat gesagt, okay, jetzt ist wenigstens kein Veto mehr zu erwarten. 3 Tage später korrigiert sie sich und sagt, oh Gott, das ist ja ein GAU, wir müssen zu einer Neubewertung kommen. Da war ich und das schneller. Geht quer durch die gesamte deutsche Presse im Augenblick. Je nachdem, wo man steht, Welt, FAZ oder andere Blätter und so weiter, die meisten, selbst die Süddeutsche hält es ja mit hoch, aber jeder, der aus der Gesamtperspektive der Währungsunion handelt, wusste, dass das OMT-Programm die einzige Lösung war, um im Sommer 2012 den Zusammenbruch der Währungsunion zu verhindern. Es ist keine Wirtschafts- oder Fiskalpolitik, sondern es ist ein Ankämpfen gegen Irrationalitäten, die es verursachen, dass ein Land, wie die Frau Herrmann es von der Taz beschrieben hat, einfach ausbluten würde. Spanien könnte überhaupt nichts machen. Es würde einfach, weil es für jeden Einzelnen rational wäre, als erster auszusteigen aus spanischen Staatsanleihen und sie in holländische oder in deutsche zu verwandeln. Ne? Da würde dann besser wegkommen als alle, die halt zu spät es gemacht haben, wenn die Währungsunion auseinanderläuft. Das ist einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung, die nicht zu stoppen ist, wenn die Funktion einer Zentralbank im System nicht da ist. Und da es keine Eurobonds gibt, gemeinsame Staatsanleihen, ist die einzige Lösung, dass die Notenbank dann Staatsanleihen kauft. Und das auch noch sagt, whatever it takes. Das ist der ganze Hintergrund. Und gegen das kämpft jetzt ein deutsches Bundesverfassungsgericht an, mit rechtlichen Sachpunkten. Wie gesagt, die Währungsunion ist nach Maastrichter Kriterien genauso konzipiert und da hat sie recht. Rechtlich gesehen hat sie recht. Könnte man so interpretieren. Wahrscheinlich zwingt sie jetzt, dass EuGH und EZB hier Veränderungen machen müssen, OMT-Programm fallen lassen und andere Regelungen, wie wir schon gemeinsam gesagt haben, Quantitative Easing machen muss. Aber insgesamt wird die gesamte Sache jetzt gefährdet. Weil vielleicht hat sich die Eurokrise so beruhigt, dass die Märkte ruhig bleiben, vielleicht aber auch nicht. Tja, das ist alles Spekulation und genauso habe ich auch spekuliert. Wie gesagt, Samstagabend war der Artikel fertig so. Und wenn jetzt Dienstag und Mittwoch die ganzen Mainstream-Blätter Ähnliches behaupten plötzlich, kann ich auch nichts dafür. Also, ich glaube übrigens das Gegenteil, nur um es festzuhalten. Ich glaube nicht, dass es den Euro gefährden wird. Ich auch nicht, aber naja. Also, lass doch mal diese Interpretation stehen. Beatus, bist du im Pad? Jo. Ich würde gern, dass wir das dann kurz durchführen. 92 ist voll in Ordnung. Kann man so lassen. Okay. Und ich mache dann noch ein bisschen weiter, weil wegen der Tonalität am Schluss. Und dann wäre ich froh, wenn du dann dein Okay noch dazu geben würdest, weil ich würde das dann gern fertig machen. Wie sieht es denn aus mit dem Vorschlag von Wischer? Dass man noch aber mal, ganz kurz, Dirk, bevor du gleich zu Wischer kommst. Wieso schreibt ihr immer von EU-Politikern? Das deutsche Bundesverfassungsgericht kann doch nur gegenüber deutscher EU-Politik irgendwie argumentieren. Oh, das ist ein guter Punkt, oder? Und ja, dann, kann man machen. Und dann hat ich aber ja an einer Stelle schon korrigiert. Und dann sind wir ja in der Eurogruppe und nicht in der EU und das Europäische Gerichtshof, das ist ja dann nochmal was anderes wie der ESM. Das ist mein anderer Punkt im Pad. Und in Griechenland, was Matthias gesagt hat, wird tatsächlich auch noch was debattiert. Ich schmeiß den Link einfach ins Sitzungspad rein. Wenn wir kurz über den Text reden dürfen. Um diese rote Linie auch aufrechtzuerhalten, ist übrigens Piratus auch gezwungen, von einem Staatenbund weiterhin zu reden. Auch da hatten wir eine Anmerkung gemacht, dass seit dem Lissabon-Vertrag der Begriff Staatenbund nicht mehr zutrifft. Und das ist nicht irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern wenn man die Verfassungsrechtler liest, wird dort sehr oft der Begriff Verfassungsverbund mittlerweile verwendet. Das heißt, was Dos Os auch immer sagt, dass wir uns in einem Schwebezustand zwischen einem Bundesstaat und einem Staatenbund irgendwo dazwischen befinden. Aber für diese Interpretation, die Piratus anlegt, ist es halt auf jeden Fall viel günstiger, den Begriff Staatenbund weiter zu verwenden. Ein Schwebezustand zwischen Parlamentsdiktatur und zwischen totaler Autarkie oder sowas. Ruhe, Stefan. Es geht hier um völkerrechtliche Bezeichnungen und im Völkerrecht ist das so benannt und ich kann das nicht ändern. Das ist einfach so ein Begriff, den ich benutze und der überall auch steht und ja, das finde ich den besseren Begriff. Ich hatte es ja dazu geschrieben, nicht alle Mitgliedstaaten haben eine Verfassung und von daher ist Verfassungsverbund, das ist einfach so ein Wunschtraum. Ja, im Endeffekt ist das, was wir fordern, ja dann schon erfüllt, weil die Piraten fordern ja eine gemeinsame Verfassung und Verfassungsbund, das klingt doch irgendwie ein bisschen so, als hätten wir sowas schon. Ja, aber was ist denn der Lissabon-Vertrag? Das ist keine Verfassung. Aber es ist was annähernd ähnliches. Das ist ja von allen. Das kannst du interpretieren, wie du willst. Das ist ein Vertrag, der steht drauf. Das interpretiere nicht ich. Wenn der Habermas liest, ist es von 3, 4 Verfassungsrechtlern dort genauso genannt. Ja, dann müsstest du dich informieren, wie eine Verfassung entsteht, nämlich dass sie vom Volk abgestimmt werden muss. Dann ist es erst eine Verfassung und ja, und dann erst, und das ist nicht erfolgt und von daher hast du da Unrecht. Ich möchte jetzt hier kein was auf die Mühlen der Diskussion geben, aber Piratus, auch wenn du dir amerikanische Verfassung anschaust, das ist auch möglich, dass ein paar wenige Leute sich zusammensetzen und eine Verfassung schreiben und das wird dann quasi übernommen. Also bedauerlicherweise, und ich bin ganz deiner Meinung, es sollte eigentlich so sein, ist es selten der Fall, dass tatsächlich eine Verfassung durch das Volk in einer öffentlichen Abstimmung entschieden wird. Also ein reiner Staatenbund ist es auf jeden Fall nicht mehr. Man müsste sich nochmal das Pringle-Urteil des EuGH 2012 zum ESM angucken. Dort wird nämlich im Wesentlichen auf den Lissabon-Vertrag Bezug genommen. Und man erwartet auch jetzt, wie gesagt, dass das EuGH ja weitestgehend wieder zugunsten der gesamteuropäischen Institution entscheiden wird. Aber wie gesagt, den habe ich mir jetzt nicht die letzten Tage angeguckt. Wäre aber mein Vorschlag, den nochmal zu studieren, Pringle-Urteil zum ESM vom EuGH. Wie wäre es mit Artikel fertig machen und auf die Webseite bringen? Auch ein Vorschlag? Bevor wir noch 10 Artikel was weiß ich, wie viele Vertragsgrundlagen der Europäischen Union, also ich meine, wir könnten ja auch nochmal die Montanunion direkt beleuchten und welche Auswirkungen auf den gesamteuropäischen Wirtschaftsraum hat und ob man vielleicht auch auf der Grundlage die europäische Wirtschaftspolitik einfordern muss. Kann man alles machen, aber wir könnten auch einfach den Artikel jetzt online bringen. Ja, die arbeiten ja dran, aber das war ja LOL eben mit Modern Union alles. Wer die Auswirkungen des Lissabon-Vertrags auf die Institutionen und auf die Entscheidungsprozesse, Gesetzgebungsverfahren sich betrachtet, seit er in Kraft tritt, der sieht einfach, dass das mehr ist als ein Staatenverbund mittlerweile. Oder Staatenbund. Das ist de facto evolutorischer Prozess, der im Augenblick im Gange ist und egal wie man den bezeichnen mag, aber man muss es wenigstens wahrnehmen, dass das so ist. Aber schreib einen Artikel. Ja. Schreib einen Artikel, ich lese ihn gerne. Ich korrigiere ihn dir gern. Das glaube ich. Michael, dich muss ich nochmal trotzdem die Sache sagen. Du bist eigentlich besonders geeignet, Artikel zu schreiben und du weißt es auch. Und ich verstehe nicht, warum du hier so eine Zurückhaltung übst in dem Thema, dass du da dich so sperrst im Augenblick. Weil ich glaube, Matthias, du schreibst deinen Blogs die ganze Zeit Artikel. Warte doch mal ganz kurz, Piratus. Und Bene sieht es genauso, also ich würde da vollstes Vertrauen in dich haben, dass da absolut was Richtiges rauskommt. Ganz kurz mal, Piratus, was sagtest du gerade? Matthias schreibt die ganze Zeit für seinen eigenen Blog Artikel. Ich weiß nicht, warum er jetzt so Angst hat, für die Piraten was zu schreiben. Wahrscheinlich hat er Angst, sich zu positionieren in irgendeiner Art. Er will sich unangreifbar machen. Aber das ist jetzt natürlich eine böswillige Unterstellung von mir. Nee, ist eine private Meinung von dir, ist ja völlig okay. Ich könnte auch noch ein paar private Meinungen hier raushauen. Bitte nicht. Das können wir jedem gestatten, nur nicht dir. Wer ändert denn eigentlich da oben in blau und ohne Namen größere Stellen? Wischer, bist du das? Steht doch dran. Ach, steht so. Da mein Name dran. Okay. Ah, hier sind so viele Leute in blau da. Ja, wollt ihr in den Nebenraum jetzt gehen und eure Arbeit da erledigen? Weil wir haben ja noch eine laufende Sitzung im Prinzip. Richtig, also genau. Wäre denn der Piratus, fände der das denn cool, wenn wir da noch so ein paar Fragen in der Richtung bearbeiten würden und wenn wir den Artikel jetzt gemeinsam finalisieren würden? Also ich würde mich sehr darüber freuen, dass jetzt inhaltlich keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Natürlich vom Stil her und Weichspülen habe ich kein Problem damit. Aber irgendwie, wenn da mein Name drüber steht, dann möchte ich auch meine Meinung da präsentieren. Ja, und es sind alles natürlich zum Teil Interpretationen von mir. Ja, aber und da kann man auch anderer Meinung sein, das verstehe ich alles. Aber ja, ich habe mir die Mühe gemacht, auch um meine Sicht der Dinge zu präsentieren. Und wenn ich zum Beispiel den Artikel 123 als Konjunkturprogramm sehe, dann wäre es ja Quatsch, wenn ich reinschreibe, dass das nicht ist. Aber das war doch mal jetzt eine ehrliche, offene Meinung. Du wolltest einen Artikel schreiben, wo deine Meinung irgendwie präsentiert wird. Das war wirklich ehrlich jetzt. Was anderes hat er nie gesagt. Ja, genau. Habe ich auch so verstanden. Ich würde mich aber wirklich dediziert freuen und weiß gar nicht, wie deutlich ich das jetzt noch sagen muss, ne? Freuen, wenn dediziert andere Meinungen auch in Form eines Artikels gebracht würden. Ich habe auch nämlich ein Problem, nur eine Seite der Medaille irgendwie auf der Webseite zu kriegen. Es gibt ja aber drei Seiten. Das ist ja das. Also mit einem, also mit zwei Super, Artikeln. Drei Artikel, jawohl. Mit zwei Artikeln ist ja nicht getan. Es muss in dem Moment ein dritter sein und dann vielleicht noch sogar so ein abschließender, zusammenfassender Artikel sein. Aber ich bin kein Schreiber und wenn Wischer und andere so nicht schreiben wollen oder können, dann geht es halt nicht mit zwei Artikel oder drei. Wischers Artikel würde der beste werden, glaubt mir es. Bla bla bla. Es ist nicht der Plan, ja, dass ein Redakteur das gesamte Meinungsspektrum alleine darstellt und dass der dann zu jedem Thema einen Artikel schreibt. Das ist doch überhaupt nicht funktionabel. Denkt doch mal ein bisschen mit. Also es kann doch nicht sein, dass jetzt der Wischer für jedes Wirtschaftsthema, was jetzt irgendwie aufploppt, ja, einen Artikel schreiben muss, weil 100 andere keinen Bock haben. Die Situation und die Diskussion hier zeigt, dass es sehr schwierig ist, dieses zu tun und ich finde es jetzt oder fand es jetzt gut, über dieses Thema zu reden. Nicht die Geschwindigkeit ist jetzt hier entscheidend, sondern die thematische Diskussion, Danny, die muss stattfinden und somit hat Dirk auch einen Eindruck, wie der Artikel, auch wenn es in Privatmeinung von ein oder zwei Leuten sind, ankommt und wie der, wie soll ich sagen, gestaltet werden sollte, sein sollte, damit es nicht diese Wogen wieder gibt, weil die Hälfte was anderes versteht, was da steht. Wir wollen Wogen. Wogen sind gut. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit. Woge ist was Tolles. Ja, aber die Woge ist doch genauso. Die Woge findet doch innerhalb der Partei zuerst statt. Also schau dir mal an, wer kommentiert auf der Seite. Die Wogen sind intern größer wie draußen. Wenn kein Artikel auf der Webseite ist, kann keine Woge kommen und dann finden die einfach nicht statt. Wir waren so diszipliniert den ganzen Abend. Jetzt ist der Spitzenkandidat gekommen. Hallo, Dos Os. Hallo, Futti. Hörst du mich? Gut. Thomas, whatever. Aber Thomas weiß, du hast auch gar nichts groß gesagt. Wolf, du hast dich bedacht gehalten. AMT ist schon weg. Gar nicht an der Diskussion beteiligt. Ja, ich habe ein bisschen geschattet. Also ich finde ganz klasse, dass der Piratas den Artikel auf die Beine gestellt hat. Ich habe ihn heute Abend das erste Mal gelesen und ich sehe überhaupt kein Problem darin, dass irgendjemand auch aus den Reihen der AG hier so einen Artikel verfasst. Jegliche Bestrebung, jemanden in dieser Hinsicht auszubremsen, halte ich für sehr bedenklich. Ja, wenn ich auch kurz was sagen darf. Also gut, ich wollte ja auch vorhin nichts sagen, kein Angriff. Ja, ich sehe es ähnlich wie Rolf. Also natürlich stimmt's, dass also die inhaltlichen Punkte, die Matthias auch bringt, kann ich nachvollziehen und die finde ich auch richtig. Die Piratas bringt, finde ich aber auch richtig. Also es sind einfach halt verschiedene Aspekte und ja, ich verstehe eigentlich nicht so ganz, wieso da jetzt so ewig diskutiert wird. Also wenn es nach mir ginge, dann könnten wir den Artikel von Piratas sofort veröffentlichen. Ich bin dran, die notwendigen Schritte einzuleiten, das zu tun. Dazu müssen wir ihn noch ein bisschen aufbügeln und ich hoffe, dass wir das nach dieser Sitzung da noch heute Abend hinbekommen. Weil ab morgen habe ich auch nicht mehr so viel Zeit und würde den Wischer bitten, irgendwie die Kommentare aus dem Text rauszuziehen, weil so sehe ich nicht mehr, wie dieser Artikel aufgebaut ist und dann kann ich meine Arbeit im Moment gerade nicht tun. Ja, okay, dann mache ich aber den Vorschlag, dass ihr wirklich jetzt einen Nebenraum gibt und dass Thomas oder Rolf jetzt die Versammlungsleitung vielleicht für den Wischer übernimmt und dass wir die Sitzung einfach zu Ende machen können. Das wollte ich gerade tun. Den Punkt jetzt finden und dann schreibe ich das weiter rein und ich kopiere es dann runter. Schule, möchte noch was sagen? Nur eine Bitte, weil ich kann der Piratus den Link zu seinem Pad mir schicken oder ihn durch die Mailinglist schicken. Der hat auch meine private E-Mail. Wäre toll, weil dann. Okay, danke dir. Schulim, du kannst die Sachen auch alle einfach nachträglich dann in dem Pad nachschauen, wenn du magst. Da ist in der Regel alle Links drin. Oder warten, bis es die online Hinweis kommt. Gut. Egal, aber es wäre doch gut, wenn viele Leute das schnell lesen können. Also Mailinglist wäre am besten. Ja, dann schließen wir das Top ab und gehen zum nächsten Top über. Der AMT ist nicht mehr da, der es, glaube ich, vorstellen wollte. Nämlich Top 4. Möchte jemand was zu Top 4 sagen zu den Terminen für Kaminzimmergespräche? Ja, also er trifft sich, glaube ich, in einer Woche oder eineinhalb bei einer Veranstaltung mit dem Christian Felber. Da wird er das versuchen, ihn anzusprechen. Und das andere ist, glaube ich, ein Termin, den ich mit Rolf immer noch offen habe, wegen der Functional Finance. Da haben wir aber schon im Vorfeld des heutigen Abends gesprochen und da werden wir euch bei irgendeiner der nächsten Sitzungen dann informieren. Ich glaube, da gibt's gar nicht viel dazu zu sagen. Naja, also der Michael hatte Marx erwähnt, also ein Gespräch über die marxische politische Ökonomie. Und ich habe eine Idee, worauf er sich da bezieht. Das ist halt so, dass über die Mailingliste dieser Blogger Waldner doch sehr abenteuerliche Behauptungen dazu aufgestellt hat und ich mich da genötigt sah, vielleicht mal ein Gespräch darüber anzuregen, worin die politische Ökonomie von Marx besteht und welche Bedeutung sie halt auch für die moderne Ökonomie hat. Nun ist es so, dass ich kein Marx-Experte bin. Ich würde mich da eher als Einäugiger unter Blinden einordnen. Das jetzt als offiziellen Termin für ein Kaminzimmergespräch anzuberauben, halte ich von daher nicht für sinnvoll. Aber die es betrifft, soweit das über die Mailingliste gegangen ist, also alle, die daran interessiert sind, dazu was zu hören, kann ich halt eine Gesprächsrunde anbieten. Da kann man auch gerne einen Termin machen, aber ihr solltet da in dieser Hinsicht nicht so viel von mir erwarten, als ich, wie gesagt, kein wirklicher Marx-Kenner bin und hätte nur eine Idee, dass man vielleicht auch mal beleuchtet, was Wolfgang Stützel zum Beispiel sagt in seinen Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft oder Michael Kalecki im Rahmen eines Symposiums der UNESCO und ja, sowas könnte ich halt vorstellen. Man kann allerdings auch immer darauf absetzen, dass jeweils in einem Themenkomplex, also Verteilungs- und Wachstumstheorie, dann eben auch die marxische Ökonomie an dieser Stelle mit einfließen kann. Sollten sich vielleicht mal die äußern, die ein konkretes Interesse auch daran haben, wie man das aufziehen könnte. Aber wie gesagt, ja, also ich bin da nicht der Guru. Gut, ich möchte noch was sagen, was ich nicht im Top eingetragen habe, aber am Montag war Lord Turner an der Universität in Frankfurt, hat da seinen neuesten Vortrag gehalten. Weise nochmal darauf hin, ich habe auch, glaube ich, eine Mail über die Mailingliste geschickt zu einem Artikel von Patrick Bernau, der ja schon bei uns war, dem FAZ-Redakteur. Da sind die ganzen Links zu finden, auch die Bild, die Sheets und die gesamte Vorlesung, die er dort gehalten hat. Ich halte nach wie vor die Richtung, die Lord Turner im Augenblick in seiner Analyse vornimmt, als eine der wichtigsten Richtungen, an der wir uns also orientieren können, oder kann umgekehrt sagen, er folgt uns, weil vieles von dem, was wir ja da schon rausgefunden haben, sagt er jetzt auch. Am interessantesten fand ich in seinem neuesten Vortrag, dass er jetzt wirklich sieht, dass er meint, dass der Löwenanteil der Kreditvergabe einfach in den Immobiliensektor geht und dass der nicht investitiv ist, sondern dass da keine neuen Häuser gebaut werden, sondern dass das halt diese Aufschaukelung hervorbringt, der Vermögenspreisblasen. Und er schlägt als Lösung wirklich vor, eine Kreditsteuer oder den Geschäftsbanken sogar zu limitieren oder zu untersagen, Kredite für Immobilien vergeben zu können. Also das sind doch sehr interessante Entwicklungen, die wir hier in der AG sehr begrüßen, dass solche namhaften Forscher mittlerweile solche Gedanken äußern und das im House of Finance in Frankfurt am Montag hier. Ich habe mich nur geärgert, hätte ich es gewusst, wäre ich hingefahren und hätte ihn gesprochen und hätte ihn vielleicht für eine Sitzung mit uns gewinnen können. Also vielleicht werde ich es auch nochmal versuchen. Lord Turner ist ja vielen hier schon bekannt, weil den durch ja die ganze Zeit schon irgendwie immer wieder verlinken oder Posts darüber schreiben. Also lest es euch nochmal durch, was da den neuesten Vortrag von ihm ist echt zu empfehlen. Ist natürlich leider wie immer alles in Englisch, aber ich habe auch AMT gebeten, da vielleicht eine deutsche Übersetzung zu machen, aber für all diejenigen, die es Englischen mächtig sind, ist es sehr lohnenswert. Lord Turner ist wirklich wichtig für die AG. Ich kann es nur unterstützen. Sonst noch was zum Thema Sonstiges? Schimmelger hat da seine Beiträge verlinkt von Freihandelsabkommen von Pelzig-Helzig und der Beitrag von Dirk Müller. Und den Buchtipp nicht vergessen, wer also an guten Büchern interessiert ist, Alchemisten, die geheime Welt der Zentralbanken, sehr empfehlenswert. Ist ganz neu erschienen gerade. Nile Irwin von der Washington Post. Möchtest die Zentralbankpolitik, Krisenpolitik von 2007 bis 2013 wird da drin beleuchtet, der vier wichtigsten Zentralbanken, also England, Bank of England, EZB, Fed und Bank of Japan. Gut. Möchtest du noch was sagen, Matthias? Nö. Möchte sonst noch jemand etwas zum Top-Sonstiger sagen? 3, 2, 1. Ja, dann bedanke ich mich für die Anwesenheit und beende hiermit die Sitzung. Bis nächste Woche. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.